Hallo, der heutige Stream der Weltraumaffen wird euch präsentiert von peopleworld24.com. Eure Peoples bekommt ihr alle hier. Rare, Uncommon, Common. Die besten Preise. peopleworld24.com. Ja, es ist Sonntag, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Wir haben viele verschiedene, diverse Themen mal wieder für euch vorbereitet. Ja, wie so oft, wie fast jeden Sonntag eigentlich. Und weil ja immer gesagt wird, wir sollen sagen, wer wir sind und die Leute würden das gern zuordnen. Heute habe ich mal das Weltraumaffenkleid an. Ich bin der Marsaffe. Der Mann mit der Strichzeichnung ist Orechow, unser russischer Kollege. Hallo. Richter Fischer ist der Chris, der gerade AFK ist. Und ganz links könnt ihr unseren Abel bewundern, wie die Natur ihn schuf, ohne Haare Ja. obendrauf. Haare sind überbewertet und ich werde in der Gesellschaft verfolgt, weil ich eine Glatze habe. Das ist ein schwereres Schicksal, wie man denkt. Du Skinhead. Ja, und wir haben uns gedacht, wir fangen mal mit ganz was anderem an als sonst. Es geht um die Amadeo-Antonio-Stiftung. Unsere lieben Freunde hatten diese Woche Besuch, könnte man sagen. Also die Grünen haben sich eingemietet für einen Tag und haben die besucht, die Amadeo-Antonio-Stiftung, um dort ihre Rechtsextremismus-Kommission tagen zu lassen. Da waren also die richtigen üblichen Verdächtigen auf einem Haufen. Der Cem Özdemir war da und die Frau Kahane war natürlich da als Hausherrin. Vielleicht war sogar Julia Schramm da und hat das für die Linke geheim beobachtet. Ja, fragt man sich natürlich irgendwie als erstes, warum eine Partei eine Kommissionssitzung irgendwie in den Räumen einer privaten Stiftung abhält. Aber geneigte Zuhörer wissen ja schon, dass da gewisse ideologische Überschneidungen bestehen bei dem Ganzen. Und so Aber ist. weißt du, ein bisschen Accountability wäre halt schon irgendwie schön. Bei mir ist es ja noch nicht mal mehr so, dass ich jetzt sage, ich würde komplett alles ablehnen, was die machen. Ich halte es zwar alles überwiegend für falsch, was sie machen, aber sie dürfen ja ruhig ihre eigene Suppe kochen. Aber mir fehlt ein bisschen die Accountability bei denen. So, das ist jedes Mal absolut undurchsichtig, wer was da, warum und wie macht. Weißt du, wir machen eine Taskforce, wir treffen random Leute von der AA-Stiftung und noch andere Heinis aus der Wirtschaft und jetzt auch wieder das treffen. So. Aber warum passiert das dort? Ich würde es einfach nur gerne wissen, dass, weißt du, ja, wir liegen mit den Grünen im Bett, wir haben da regelmäßig Überschneidungen, kann ich damit leben. Aber wenn man sich das selber irgendwie rausrecherchieren muss, dass sie da dauernd irgendwie mit Leuten sich die Klinke in die Hand geben, finde ich das eher dubios, wie, keine Ahnung. Also schafft nicht unbedingt Vertrauen, dass es Hand und Fuß hat, was die da machen. Also so irgendwie. Ja, es wäre schon, ich fände es schon besser, wenn sich so NGOs dann auch irgendwie nicht so anbiedern würden bei Parteien und staatlichen Organen. Eine NGO war für mich bisher sowas wie Attac, die halt irgendwie den Strukturen auch misstraut haben und die auch gefragt haben und nicht Leute, die einfach gesagt haben, komm, wir laden uns die Leute alle ein, weil die finanzieren uns ja im Endeffekt auch. Eigentlich ist das so wie ein Arbeitsessen, ja? Ja, So ein bisschen. weil das Ding ist halt, bei Attac, man kann jetzt auch von der linken Politik dort halten, was man möchte, aber die sind halt zumindest von den Leuten organisiert, das machen selber Bürger, das ist eine außerparlamentarische Opposition und denen wird dann der Wohltätigkeitscharakter aberkannt, obwohl sie halt eigentlich Leute aufklären, politisch gesehen oder sozusagen einfach viele Diskussionen über linke Ideen haben in der Gesellschaft. Und aber die AA-Stiftung, die ist dann gemeinnützig, werden sie noch Geld von der Politik in den Arsch geschoben bekommen. Ja, Und das ist halt irgendwo. das sieht schon eher aus wie so die Bilderberg da treffen. Ja, Mann. Sieht schon Wobei, seltsam aus. ich finde, die Bilderberger sind mir eigentlich sogar noch lieber, wie das, was die da machen. Weil bei den Bilderbergern hast du noch so ein bisschen so eine Durchsichtigkeit, finde ich, also persönlich. Also, Da geht es die halt ums sind. Geld, nicht um irgendeine verquaste Ideologie. Außerdem ist ja Das. da auch der wie heißt du nochmal, Peter Thiel mit bei den Bilderbergern, ne? Ja. Was mich hier wundert, ist, warum es eine Rechtsextremismuskommission ist, warum nicht eine Ex-Kommission? Das macht doch mehr Sinn. Das ist so ein generellerer Begriff. Da kann man sich auch jeder Form von Extremismus widmen. Kommt da Das auch tun so sie ja nicht. Das wollen sie Intersektionalität ins nämlich. Spiel? Gibt es da noch Nee. so Linksextremismus oder Islamismuskommission oder Das wollen sie ja was? nicht. Die haben ja auch den Markus gleich belehrt, dass eine Frage danach, Echt? was mit dem Linksextremismus ist, das ist Kinderkram. Ach du Kacke. Ja, also die liebe Annette hat mir persönlich geantwortet. Ich habe halt gefragt, wann und wo tagt denn die Linksextremismuskommission? Ganz, ganz formal. Ja. Und sie hat mir halt So, sämtlicher zurückgeschrieben, Extremismus ist gleich, aber einiger ist gleich, oder was? nee, sie hat mir zurückgeschrieben, das sei, man wüsste doch, dass Whataboutism Kinderkram ist. Wobei sie halt Whataboutism meiner Meinung nach falsch benutzt, weil ich habe ja nicht gesagt, warum macht ihr das? Es gibt doch auch Linke. Sondern ich habe einfach gefragt, wann kümmert ihr euch um die Linken? Das ist ja auch, finde ich, eine legitime Frage. Also ich gehe davon aus, wenn eine Partei eine Rechtsextremismuskommission hat, sollte sie auch eine Linksextremismuskommission haben. Oder halt, wie du es vorgeschlagen hast, eine für beide oder eine für alle oder wie auch immer. Aber halt, Ja, sie du scheint kannst einfach nicht was Generelles. selektiv wegschauen. So. Also, ja. Das sieht einfach so aus, als wären sie gar nicht dran angepasst, dass da Leute wirklich das analysieren würden. Deshalb machen die auch sich keine Sorgen darum, das abzudecken. Also, die könnten ja immer noch sich nur auf Rechte konzentrieren. Aber wenn ich einen Plan hätte, so wirklich meine Ideologie durchzupushen, dann würde ich das so machen, dass Leute es erst im Nachhinein bemerken, wenn es zu spät ist. Also so wenig wie möglich Grund zur Analyse geben. Und wenn da schon steht Rechtsextremismuskommission, dann ist das schon merkwürdig. Ich habe hier mal kurz eingeblendet, wann die nächste Linksextremismuskommission tagt. Das ist Und wohl im November auf jeden Fall. ich habe. November in Münster. Also bei dem Thema, ich habe auch gestern habe ich einen Auftritt von Hagen Rether zum Teil gesehen. Das ist ein Kabarettist, der war bei Dreisat. Den habe ich sogar auch schon mal live gesehen und fand ihn zu meiner linken Zeit, also Vorgängergeld, auch eigentlich ziemlich gut, weil er relativ böse ist. Aber der hat gestern einen derartigen verteidigenden Dünnschiss geredet, dass ich echt. Der fing dann auch an, ja, und immer wenn es um die bösen Anschläge auf die Asylheime geht, fragen die Leute, was ist mit Linksextremismus? Ja, das kommt davon, weil in Deutschland immer noch Verbrechen gegen Menschen härter bestraft werden als das Vorgehen gegen Sachen und Besitz. Und wenn man einen Polizisten verletzt, dann kostet das 1000 Euro. Und wenn man ein Polizeiauto zerstört, kostet das 5000 Euro. Und das lässt sich gar nicht, diese Gewalt lässt sich überhaupt nicht vergleichen. Die Rechten gegen Menschen, die Linken gegen Sachen. Und ich dachte mir nur so, ey, das ist so asozial, das so pseudoethisch dahinzustellen, so Gewalt gegen Sachen, Gewalt gegen Menschen. Es ist völlig egal, welche. Terror bedeutet Angst säen. Ne? Terror, das ist Latein. Und das hat nichts damit zu tun, ob ich das gegen Menschen mache oder ob ich das gegen Dinge mache. Mein Ziel ist damit, Angst bei Andersdenkenden zu sehen. Und das ist mir völlig egal, was irgendjemand da für eine Unterscheidung macht. Ich meine, in Berlin sind halt auch von SPD und CDU sind halt Wahlkampfbusse angezündet worden. Und auch vom Ordnungsamt werden Autos angezündet. Man weiß jetzt auch nicht unbedingt den kompletten Motivationshintergrund davon, aber es ist halt so, dass wir Flüchtlingsheime und Ordnungsamtautos am Brennen haben. Ich würde mir dann schon wünschen, dass man dem Weiben nachgeht und nicht so tut, wie als ob dann die linke Gewalt eine andere Qualität hat. Weil im Endeffekt, wie du meintest, Terror, Terrare, also das ist halt Angst sehen, mehr ist es nicht. Also, ich keine Ahnung, Mann. Und dann hast du von der Petris Auto, was abgefackelt wird und irgendwelche Leute sagen, ja, das ist ja total schade, dass du nicht drin saß. Dann denke ich mir so, ja, das findest du jetzt lustig und eigentlich möchte ich auch geschmacklose Witze hören dürfen können. Aber jetzt überleg dir mal irgendeinen rechten Spinner, der sagt, ha, in dem Flüchtlingsheim, da hätten Leute drin sein sollen, während es brennt. Das ist halt irgendwie nicht mehr so lustig, so. Keine Ahnung. Also, diesen Twist sollte man da immer ganz gern machen, dass man dann versucht, das auf einen linken Witz auf Rechte zu übertragen, ob sich's immer noch so lustig anhört und andersrum. Ja, Also. Handlungen haben halt inhärenten Wert und zum Beispiel Wahrheitswert, ja, und haben auch dann Folgen, die aus den Taten dann rausfließen. Egal, ob man Witze macht oder nicht, wenn man eine Tat ernst nehmen kann, dann ist das nicht etwas, was man so einfach vernachlässigen kann. Man darf es, aber man darf es auch ernst nehmen. Ja, das ist halt das Ding. Und wenn man sich da hinstellt und sagt, nö, das ist alles nur ein Joke und ha, da ist ja nur ein Auto verletzt worden, haha, da wäre da ein Typ drin, dann so, ja, dann ist dann das nächste Mal der Typ drin. Was? Lachst Ja, du dann auch drüber? Und wie weit willst du denn darüber lachen, bis du nicht verrückt bist? So, und so. das vor allen Dingen aus dem Mund von den Leuten, die sich über sexistische Witze, wie wir die haben, zum Beispiel aufregen oder generell über irgendwelche Äußerungen gegen irgendwelche Leute. Ja, Die das meinen, ist das halt wäre ja das der Ding. erste Schritt zu Gewalt und so. Ja. Böse. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir eigentlich aus der Geschichte lernen sollen. Und wenn wir da mal an den letzten extremistischen Zusammenstoß in Deutschland denken, nämlich in der Weimarer Republik, da waren die Linken nicht besser als die Rechten. Die haben genauso zu den Waffen gegriffen und angefangen, auf die jeweilige Gegenseite zu schießen. Also da hat niemand irgendwie keinen Dreck am Stecken. Und das brauchen wir nicht nochmal. Punkt. Lasst uns lieber auf den Kampf gegen Sexismus konzentrieren. Weil Ja. die Schwesig hat mir da einen Floh ins Ohr gesetzt und das ist wirklich wichtiger wie weißt, so Terror oder so das, als Sexismus. Und gerade sexistische Witze. Also man sieht es ja auch auf der Weltkarte, dass weißt, so Syrien, ach Quatsch, sexistische Witze im Internet, das ist der wahre Silent Killer, den wir hier haben, den wir Ganze permanent unterschätzen. Landstriche und Völkerschaften sind schon von Altherrenwitzen ausgerottet worden. Ja. Zerstört. Ist nur noch Leute, Leute. wüst. Ja. Deus Vult, Leute. the fucking Kreuzzug gegen Sexismus. Ja. Ja, vor allem fordert Männer zum Kampf gegen Sexismus auf. Sollen wir den Frauen endlich mal sagen, sie sollen uns nicht nach unseren Brieftaschen beurteilen oder ob wir ein Sixpack haben oder welches Ja, Auto wir also fahren oder die was, Idee worum hinter geht's? diesem Quatsch ist jetzt schon wieder so, also die Schwesig hat sich irgendwie darüber aufgeregt, dass irgendwelche Leute irgendwas Abfälliges über Frauen sagen im Kreis von Männern und sie will dann natürlich, wie das ja heute immer gefordert wird, die Leute dazu anhalten, so Rebecca Watson-mäßig, die das ja auch in ihrer komischen 2-Jahre-Bilanz von High for She da wieder erzählt hat, dass sie dann da quasi einschreiten und sagen, ja, das geht zu weit und oh, überleg mal, wem du mit deinen Witzen wehtust oder irgend so ein Quatsch. Weil das natürlich besonders hilfreich ist, wenn man andere Leute da einfach ja, ihnen vorschreibt, wie sie zu reden haben oder zu denken haben oder was auch immer. Das ist ja heutzutage alles ganz besonders wichtig und gerade auch für Frauen, also so Sachen wie das, was in Saudi-Arabien gerade ist, dass sie sich da verabschieden wollen von diesem Denken, was man jetzt in Deutschland ja quasi wieder einführen möchte, also diese Idee, dass die Frauen ja gar nicht für ihr eigenes Leben Verantwortung tragen können, weil die ja viel zu schwach und viel zu ungeeignet sind. Und deswegen müssen halt die ganze Zeit irgendwelche Männer neben denen rumlaufen, damit die sich darum kümmern können, dass den Frauen nichts passiert und dass sie da auch keine falschen Entscheidungen treffen können und so, wie man so ein Kind beaufsichtigen muss. Und ja, da machen sie sich ja gerade dagegen stark, also sorgen dafür, also machen irgendwelche Petitionen an den König davon Saudi-Arabien und so. Und das läuft jetzt hier irgendwie, dazu gibt es kein Wort aus dem Familienministerium, also ich habe zumindest noch nichts gehört. Und zeitgleich beschäftigt man sich jetzt hier damit, dass in Deutschland, in einem Land, wo Frauen alle Rechte haben, die Männer auch haben, wenn nicht noch ein paar mehr, dass man da irgendwie in seinem Freundeskreis darauf achten soll, wie die Leute reden. Also. Ich finde es auch, ich finde auch die Wortwahl ganz lustig, dass sie dann ne, zum Kampf auf fordert. Ja, so, okay, ja, zum Kampf auffordern. Das heißt ja, zum Kampf auffordern würde man ja machen, wenn man angegriffen wurde. Ja, dann fordert man ja andere auch mitzukämpfen, so, wenn man es alleine nicht so schafft, ja. Ja, so denken die Als ja. gäbe es irgendwie einen großen Überbau so etwas, ich weiß nicht, so ein Männerreichat oder sowas, ja. Und da Was müsste denkst du man dir, ja dass als das Mann gibt? da ja schon mitmachen, dagegen kämpfen. Aber inhärent sind ja Witze ja Worte. Und mich würde echt mal interessieren, wer so an einem Witz gestorben ist. So, ich meine, wogegen soll man denn da kämpfen? Wo ist der Gegner? Wo ist der Feind? Wo ist der Ivan? So, Ja, weißt weißt, das Ding ist halt auch, Frauen sind dann emanzipiert, sind bei der Arbeit, haben, bekleiden irgendwelche Posten, sind Politikerinnen und dann kommt ein Mann daher und dann erzählt er einen Witz und das ruiniert dann, weißt du, die ganze Karriere und macht alles schwerer. Also so, das ist Ja. dieses Couch-Fainting-Feminism, wo dann die Ja. Frauen wie so ein kleines zierliches Pflänzchen behandelt werden sollen, weil sie ja nicht in Ohnmacht fallen sollen, wenn man einen bösen Witz gemacht hat. Weißt du, keine Ahnung. Es ist, ich, nein. Ja. Ja, ich finde Warum das auch so können Frauen lustig, dass nicht dann. boxen? Weißt du, warum können Frauen nicht boxen? Ja, weil sie keine Rechte haben. Das ist der Haken an der Sache. Was ich noch mal in die Diskussion einwerfen würde, mir fallen auch noch zwei deutsche Staaten ein, in denen Witze bestimmter Provenienz auch schon nicht akzeptabel waren. Über einen Führer oder über die Mangelwirtschaft. Ja? Und deswegen wird es mir komisch, wenn mir jemand erzählt, ein Witz sei nicht akzeptabel, weil ein Witz ist per se was provokant oder konträr sein kann. Ja? Es gibt Leute, die lachen sich tot und es gibt Leute, die gucken betreten und es gibt Leute, die sagen, wie kannst du sowas sagen? Aber so sind Witze nun mal. Das ist ein guter Einwand auf jeden Fall, weil das kommt einem ja auch sehr stark so vor, dass es jetzt halt eben darum geht, zum Beispiel die Arbeit gewisser Minister nicht klein zu reden. Und ja, also Warte mal, willst du mir das. sagen, dass das gemacht wird, damit Frauen, die Posten einnehmen in den früher Männern, die sich jetzt nicht irgendwie unterdrückt fühlen durch Witze, die schon vorher existiert haben? Ich meine, Humor ist eigentlich auch so ein Zeichen davon, dass die Person angenommen wurde in der Mitte der Gesellschaft. Ja. Was ist denn da los? Also, Ich meine, du musst dich wundern, wenn niemand mit dir Witze macht oder Witze über dich oder deine Gruppe, dann musst du dich wundern, weil dann bist du in der Gesellschaft nicht angekommen. Wenn Leute Witze über dich machen, dann bist du, da bist du ein Teil von der Gesellschaft. Deswegen ist es dann in Ordnung, wenn man über dich Witze macht. Dann Also. schalten wir doch mal zurück ins Deutschland der 60er Jahre, glaube ich, von der Zeit her, müsste ich da richtig liegen hier. Ein Herz und eine Seele, Ekel Alfred. Ja? Der Mann hat mehr für Gleichberechtigung, meiner Meinung nach, getan, als alles zusammen. Und da hat nichts weiter gemacht, als seine Frau eine dusselige Kuh zu nennen, sie rumzukommandieren und sie ständig irgendwie zu versuchen zu verarschen. Ja? Das war ja Und vor allen Dingen auch keine deutsche Idee. ja, ist ja, aber es hat in Deutschland gezündet und es hat funktioniert. Und da ist ganz klar gewesen, sexistischer Witz kann durchaus auch eine gegenteilige Wirkung haben. Das ist also völlig idiotisch, da was regulieren zu wollen. Das gleicht sich aus. Es gibt Amy Schumer genauso wie es Mario Barth gibt. Ja? Oder die blöde Kebekus oder sonst irgendwen. Ja? Also es ist doch für jeden was da. Ich Cindy aus verstehe. Ja. Marzahn einfach. Bei den Leuten, die du gerade aufgezählt hast, ist für mich auf jeden Fall nichts Ja, nee, drin. für mich auch nicht, aber jetzt, ich wollte die nur als Stellvertreter für Ja. gewisse Richtungen hinpacken. Also es gibt Sexismus da von allen Seiten in der Comedy und viele, viele klassische Filme und viele Sachen würden ohne sowas gar nicht funktionieren und sind deswegen aber nicht böse oder darf man, also kriegen wir dann auch eine schwarze Liste, auf die dann alles kommt, wo Frauen nicht als irgendwie absolut fähig und eigentlich omnipotent dargestellt werden. Da können wir 70% oder 80% aller Filme, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, auf den Index setzen, was Komödien angeht. Ja, also dazu, um da schon mal einen kleinen Spoiler zu machen, dazu wird es in einem Sonderstream nochmal was geben zum Thema Filme auf den Index setzen. Könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Das Ding ist auch noch, dass das Artikel 1 des Grundgesetzes ist, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und sie zu achten ist, so die Pflicht jedes Bürgers. Aber wenn sie unantastbar ist, dann kann sie nicht genommen werden. Das ist ja das Ding. Ich verstehe schon, was damit gemeint ist, so im größeren Rahmen, dass Ja, man zieh dir einfach Leute Handschuhe an, dann nicht. kannst du auch die Würde tasten. Aber auf jeden Aber Fall, Witze, ich meine, Hier bei dieser Wikipedia-Seite von Frau Schwesig, da wurde jetzt hier auch irgendwie eingegriffen. Also dieses Foto hier wurde geändert. Das war nämlich noch vor kurzer Zeit dieses Bild, wo wir mal rangezoomt haben und nur die Augen so furchtbar aussahen. Du kannst ja die Wayback Machine Und nutzen, jetzt da seit. komischerweise, nachdem sich die Leute über lustig gemacht haben, zum Beispiel wir, das ist plötzlich ein neues Bild. Finde ich gut. Zu der Liste von Sachen, die man nicht sagen darf in Zukunft, wenn so eine Liste rauskommt, dann ist so das Vorwort dazu: Hier, Frauen sind super stark und genauso gut wie Männer. Hier ist eine Liste von Dingen, die man zu Frauen nicht sagen darf. So. Ja, ja, so ist es doch. Ja, also hallo, Sie eigentlich sind was so der stier, Champions darauf musst du Karriere aufpassen. zusammen. Schuhan Hat hatte da eine schöne Zuschauerfrage, die war so ungefähr irgendwie, wenn Frauen so viel bessere Menschen sind, warum haben sie es nicht geschafft, das andere Geschlecht zu unterjochen? Ja, Mhm. das Fand ich würde ich auch auch sehen. sehr, Also, sehr gut. aha. sehr gut. Wollen wir eigentlich jetzt, fällt mir gerade ein, ich kann auch noch ein Video einspielen zum Thema böse Worte gegen Frauen. Ach, schade, ich dachte mit Schuhan Hat. Nee, leider nicht. Ja, Video ist doch immer sehr unterhaltsam. Ist auch Musik dabei. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ja, lass mal gucken. Wir Kannst du kriegen das ja endlich nicht unseren ersten irgendwie? Strike. Kannst du nicht irgendwie? Ist es nur am Anfang, ist die Musik unterliegend komplett? Eine Nase lang, ja. Wenn du öfters stoppen tust, dann ist es ja das Zitatrecht, weil wir ja einen Punkt über das Video machen. Und dann Ja, ich weißt weiß nicht, ob du. das auch mit Musik funktioniert. Das ist ja immer so automatisiert. Ich sag mal, könnt ihr mal als Beispiel so für einen Ausländer hier mal so ein Altherz bringen? Fällt gerade keiner ein. Ja gut, dann denkt mal so im Hinterkopf mal drüber nach, falls ihr da einen habt, dann haut ihn raus. Kommt eine Frau beim Arzt? Okay, ja, gut, danke sehr. Wollen wir es wagen oder wollen wir es nicht wagen? Ja, also ich habe gerade mal gucken müssen, was es auf jeden Fall nicht unterlegt. Genau, dann pausieren, wenn es unterlegt ist, und dann suche ich nochmal eine Stelle, wo es wieder nicht unterlegt ist. Du musst auch in die Musik reinquatschen, also Doch, sozusagen, nur wenn ein du relativ kurzer ja Clip. oder genau. Wenn du es nicht rausschneiden könntest, dann ist es in Ordnung. Also du musst dann sozusagen, ja. Aber mach mal auf Play und so. Ja, ich muss mal da gucken, ja, dass es überhaupt geteilt wird, aber ich denke, es müsste gehen. Also wenn ihr jetzt nichts hört, dann mal laut rufen. Jeden Tag dafür beten, dass du stirbst, du kleine, verdreckte Hure. Du Nutte. Du pro-schwarz-islamische Asylhure. Dumm wie die Sau, die Alte. Ich hoffe, du wirst gefoltert. Verpiss dich, du Drecksfotze. Du wirst geschlachtet wie ein Schwein. Da zuckt die Faust. Du dumme, linksextreme Affenfotze, halt die Goschen. Muss ich mich jetzt furchtbar fühlen, oder Ja, ich was? glaube schon. Vielleicht da Ich was glaube, Böses gesagt in man kann Person. daraus ein Soundboard aufnehmen und machen, so. Ich meine, sorry, weißt du, bist eine Person des öffentlichen Lebens. Wenn dir das unter die Haut geht, bitte wähle einen Beruf, wo du nicht in der Öffentlichkeit stehst. Danke für die Kooperation. Ganz ehrlich. Menschen haben das Bedürfnis, Leute, die Prestige haben, zu beleidigen. Also bei Affen ist es so, dass man sich in die Hand scheißt und die Kacke auf den höherwertigen, oh, in der Gesellschaft höheren Affen in deinem Clan wirft, um das schöne Feld zu beschmutzen. Das ist was zutiefst Menschliches, wenn der Pöbel dir sagt, dass du Kacke bist. Also, deal with it, fucking nochmal, ohne Spaß. Ich frage mich auch. Wenn sie Stellung bezieht, bekommt sie häufig die volle Ladung Hass ab, per Mail und in Kommentaren. Oft ist es dann gar keine Sachkritik, also es geht dann gar nicht um den Inhalt oder irgendwie, dass man dann ein anderes Argument hat, sondern es geht einfach darum, dich als Person zu diskreditieren. Und das passiert dir halt als Frau, indem du quasi nur auf das Frausein und vor allem auf das sexualisierte Frausein reduziert wirst. Das sexualisierte Frausein. Leute, der Punkt, Ja. Weil man ja der Punkt, den Männer ich auch so nicht oft, das nimmt man irgendwie das. Wichser nennt oder was auch immer. Ich meine. Nee, Leute, Das ist was ich natürlich ein da. Ausschnitt von Frau TV und deswegen muss es natürlich auch entsprechend den Spin drauf haben. Was mir da aufgefallen ist, dass sie gesagt hat, dass man oft diese Sachen gesagt bekommt. Das heißt, es gibt auch Argumente und Gegenpositionen. Sie framed es einfach nur anders dar. Weißt du, das ist halt das Ding. Sie hätte sich auch eher auf die positiven Kommentare freuen können und dann den ganzen Hate einfach damit überschatten. Du tust ein Video hochladen als Journalistin, wo du sagst, ich finde es gut, wenn wir, keine Ahnung, Atomkraft verbieten. Und dann schreibt jemand drunter, du Hurentochter. Und dann tun sich die anderen Leute den Kommentar durchschauen und überlegen sich, okay, der Typ, der heißt PP2000, der das geschrieben hat, der hat Hurentochter drunter geschrieben. Das ist eine ordentliche Kritik. Also wer wird denn von Beleidigungen überzeugt? Ja, auf jeden Fall. Geht ihr dann zum Marktplatz und sagt, schaut mal, das ist ein Video, da hat jemand Hurentochter drunter geschrieben. Nein, die Leute tun sich doch eh nur mit der tatsächlichen inhaltlichen Kritik auseinandersetzen. Und selbst da ist es für die meisten Menschen zu schwer, einen konkurrenten Gedanken zu finden. Also so Wohlstandsprobleme, Alter, ohne Spaß, ab nach Pakistan mit dir, ernsthaft. Wie ich festgestellt habe, gibt es eben diese... ich finde sie rückwärtsgewandte Haltung immer noch ganz schön stark, die gerne möchte, dass Frauen im Mund halten. Das ist auf jeden Fall der Tenor von diesem ganzen Kram. Also deswegen läuft das bei Frau TV. Es gibt diese Leute, wir sagen nicht welche, deren Ansicht ist es, dass Frauen den Mund halten. Und die finden das wichtig, dass Frauen den Mund halten, aus nicht näher benannten Gründen. Aber so ist das halt. Hass, weil Frau eine Meinung hat? Sie dachte eigentlich, dass wir in Sachen Gleichberechtigung schon weiter waren. Die Journalistin... Weil Frau eine Meinung hat und nicht, weil sie, diese Frau, diese Meinung hat, die sie nur hat. Deswegen natürlich nicht. Weil eine Person eine Meinung hat. Deswegen kriegt sie Gegenwind von Leuten, die nicht dieser Meinung sind, wenn sie sie öffentlich äußert. Wie einfach kann es denn noch werden? Leute, es geht darum, dass Hass, den sie abbekommt, anderer Hass ist als der Hass, den sie hat auf die Leute, über die sie gerade das Video gemacht hat. Okay, es ist ganz anders. Ihre ist Bio-Hass. Die anderen haben so Hass mit Chemie drin und so. Ja, sie liebt die anderen, nur die hassen sie. Ob zu den Hetzern im Netz äußern soll. Damit, glaube ich, räumen wir denen auch schon sehr viel Aufmerksamkeit ein. Aber Hater zu ignorieren, löst das Problem nicht. Die Stimmung im Netz wird immer aggressiver. Anja Reschke stellt sich dagegen. Auch am 5. August 2015. In einem Tagesthemenkommentar kritisiert sie die Hetze gegen Flüchtlinge. Auf Sätze wie Dreckspack solle mehr ersaufen, bekommen sie auch noch begeisterten Zuspruch und eine Menge Likes. Wenn man bis dahin also ein kleiner rassistischer Niemand war, fühlt man sich da natürlich plötzlich ganz toll. Ja. Dass das natürlich keine Kriegserklärung gerade an so Leute ist, also dass das nicht irgendwelche Leute dann auch triggert, ne, ist natürlich auch ganz, also hätte nie jemand kommen sehen, dass ich, wenn ich mich hinstelle und sage, ihr sollt alle Rassisten, dass mir dann keiner sagt, du dumme Kuh, halt den Mund. Ja. Warum will sie überhaupt Leute dafür verantwortlich halten, die nicht mal Anspruch darauf nehmen, politisch korrekt sein zu wollen? Das ist so, was soll das? Ich fand es auch interessant in dem Videobeitrag dort, da sagt sie, es gibt da eine Stelle, wo sie dann sagt, ja, mit den rassistischen Pegida-Menschen, also da schäme ich mich als Deutscher. Und dann denke ich mir so, ja, gendergerechte Sprache. Aber wenn es sich darum geht zu schämen, dann ist das ein männliches Pronomen. Also, weißt du? Genau. Es gab ja so ein paar Drohungsmails auch, so knall ich dich ab und solche Sachen, die wir auch weitergereicht haben, bei denen wir auch Anzeige erstattet haben. In den Gesprächen dann mit der Polizei und so, habe ich dann erfahren, dass doch ganz schön viele Leute so bedroht werden. Aber in der Tat, als zum Beispiel so Sachen waren wie dieser Angriff auf Frau Reker in Köln oder die Abgeordnete in Großbritannien bei dem Brexit, die dann niedergestochen wurde, da denkt man schon so, oh weia. Ja, oder irgendwelche anderen Anschläge auf Leute, wo einfach irgendwelche Verwirrten, die da abknallen ohne besonderen Grund. Also was, wenn du ein Copy-Paste bekommst, wo jemand was von Guerilla-Warfare erzählt, und sagt, dass er ein Sniper ist, ja, dann lauf damit nicht zur Polizei. Und keine Ahnung, ja, manchmal kommen auch Drohungen rein, die sich ziemlich scheiße anfühlen und es gibt dir ein Unsicherheitsgefühl, ja, aber das ist halt so, du bist in der Öffentlichkeit. Ja, ich finde, sie hat das soweit ja schon richtig gemacht. Ne? Also, was ist, wenn der jemand eine E-Mail geschickt hat mit dem Copypasta, so, what the fuck did you just say about you little bitch? Ja, ja. I have over 100 confirmed kills and I'm trading Guerrilla Warfare. Ja, kannst du gut sein, wenn er übersetzt und ja, aber so oder so, ne? Ich meine, das ist ja schon richtig. Also, wenn man da so einen Drohung kriegt, würde ich das auch einfach melden und dann halt die Klappe halten, wie die Leute sagen, wie man das machen soll. Ne? Also nicht den Leuten noch Aufmerksamkeit geben dadurch. Weil das ist ja bei manchen Verwirrten auch irgendwie das, worauf die es abziehen. Oder selbst wenn die Leute nicht verwirrt sind, wenn die wirklich irgendwas planen, dann wiegt man die damit dann auch noch in Sicherheit. Halt ich glaube, was Politiker wirklich brauchen, ist einfach mal so bei Counter-Strike-Matches mitmachen, damit sie mal hören, was da so gelabert wird über Leute. Es ist vollkommen egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Wenn du scheiße spielst, wird dir das gesagt. Schreib mir doch mal eine nette E-Mail. Sag mal, Frau Reschke, ja. Ich würde gerne mal mit Ihnen in ja, nein, hätten Sie mich mal auf Steam. Mondaffe sagt gerade im Chat, es gab Drohmails, jemand will mich umbringen, es gab Penisverlängerungsmails, ich habe einen kleinen Penis. Sehr, jemand sehr hat mir 7 Millionen Euro zugestellt, ich bin arm. Ja, das mit den Drohmails ist doch schon, also würde bei mir auch anders ankommen als Penisverlängerung oder so. Aber, ja, aber das, also die Wahrscheinlichkeit, dass eins von beidem funktioniert, also das Schema. Ja, aber es widerspricht auf jeden Fall auch wieder dem, was wir eben die ganze Zeit aufgebaut haben, denn dieser ganze Kram von irgendwelchen Drohmails ist nun wiederum überhaupt gar kein geschlechtliches Thema und das hat auch überhaupt nichts damit zu tun, dass sie da auf ihre, wie war dieser Spruch, sexualisierte Weiblichkeit oder so ähnlich da irgendwie eingegangen wird oder so. Ja. Ich meine, eigentlich sind ja Morddrohungen relativ gender-neutral, das ist ja das Tolle. Ja, komplett. Aber das ist auch gesagt, um halt diesen Zusammenhang herzustellen, den es aber nicht in Wirklichkeit gibt. Ich meine, Männer bekommen mehr Gewaltandrohungen und Frauen bekommen eher, ich werde dich vergewaltigen. Aber ja, das geht halt unter deine Haut, deswegen schreibt es die Person. Willkommen in der Realität, Frau Reschke. Du Hass führen kann. Das war wieder Musik. Fängeln! Ja, jetzt geht's hier weiter mit dem Guardian. Jessica! Genau, komm, die kommt. Auf der Seite des Guardian wurden ausgewertet. Das Ergebnis. Ja, der Guardian, bla bla, ausgewertet und jetzt. Und dann meinen sie dann hier, dass das natürlich meistens Frauen trifft und dann kommt. Jessica Valenti, Alter, was da los? War doch klar. Ja, keine Ahnung, kann man halt auch hier Vogel zeigen und sagen, schaut mal, da kommt voll viel Hass mehr. Oh, Scheiße. Keine Ahnung. Es ist, weißt du, ja, oder den, wie heißt der, Pirinci oder so. Ja. Eigentlich ist er noch relativ cool, der Pirinci. Aber weißt du, wenn du kontrovers bist, dann sei dir dessen bewusst und stell dich nicht hin und sag, oh mein Gott, woher kommt diese negative Aufmerksamkeit her? Ich verstehe es nicht. Dann gibt es eigentlich die Kurzversion von Sexobjekt. Ja. Warum? Wer nennt sein? Ich meine, ihre Memoiren heißen Sexobjekt. Ja. Weil sie halt so ein übelstes Sexobjekt ist. Keiner kann ihr halt die. Ja, entstehen. Aber sie hat sich doch vor einem Jahr noch beschwert, dass sie niemand mehr hinterher pfeift. Wie kann sie denn da jetzt diese doppelte. Ja, sie hat sich auch vor einem Jahr und 2 Monaten noch darüber beschwert, dass ihr hinterher gepfiffen wird. Ja, das stimmt auch. Aber das ist natürlich auch kein Grund, warum man so jemandem negative Kommentare schreiben sollte. Nein. Also, Jessica Valenti. Man kann ihr schon sagen, dass das ziemlicher Doppelstandard ist und dass sie mal schauen sollte, ob sie nicht in Zukunft ein bisschen kohärenter schreiben sollte. Im allerbesten Licht natürlich jetzt gezeigt, ne? Und dann wird hier irgendwie behauptet, dass die Leute nichts dagegen machen, gegen ihre Belästigung und dass sie ihr Haus verlassen musste. Mit ihrer 5 Jahre alten Tochter. Wo ich ja, das ist ja auch scheiße, wenn ich kann mir vorstellen, dass manche Leute bei so einer Drohung so viel Angst bekommen, dass sie abhauen. Aber das ändert nichts daran, dass die Angst in meisten Fällen irrational ist und dass viele Leute, ich meine, man hat Freunde in der Nachbarschaft und da geht man dann halt hin. wenn man wirklich Angst hat. Und aber dann hinterher dann irgendwie das auch noch so auszuschlachten und auszuwalzen, als wäre man schon umstellt gewesen von finsteren Gestalten und hätte sich gerade noch mit einem behenden Sprung über den Zaun retten können. Aber es ist halt auch eine astreine Opferheldin. Vor allem, also wenn man die Möglichkeit hat, dazu Tweets zu schreiben, dann ist das nicht wirklich die erste Priorität, sich in Sicherheit zu bringen. So. Das muss man natürlich nochmal sagen. So, liebe Leute, die mich bedrohen, ich bin jetzt übrigens nicht mehr zu Hause. Ja, ich verlasse mich jetzt mein Haus. Ich gehe ins Sicherheitshotel, was auf der anderen Seite der Stadt ist. Und das hat einen schönen Brunnen davor und den werde ich mir dann angucken. Das habt ihr davon ihr Helfer. Auf der Webseite könnt ihr tracken, wie viele Meilen ich heute schon gelaufen bin. Ja. Scheiße, ey. Punkt und sagt sich ja, will ich das jetzt noch aushalten, gerade wenn es auch eine persönliche Bedrohung ist. Also ist ja der erste, die erste Reaktion oder erste Gedanke, okay, ich ziehe mich zurück, ja, ich muss ja auch nicht da auftreten, ich muss ja nicht in die Sendung gehen, ich muss ja keinen Kommentar sprechen, ja, toll. Und was heißt es? Mal wieder mundtot gemacht. Nein, du machst dich selbst mundtot. So. Ja, wie oft denke ich mir schon, ich muss nicht in die Sendung gehen, ich muss keinen Kommentar sprechen. Ich muss mich nicht schon wieder zu GamerGate äußern. Die Leute haben endgültig genug davon. Und ganz ehrlich, also Frau Reschke. Wir haben eine Kacke geredet, so, ja, ist klar. Aber, danke, du warst jetzt langsam in allen Talkshows, jetzt lass mal gut sein, das Thema. Ja, also, und aber Frau Reschke, also ganz ehrlich, wenn die Todesdrohungen wirklich ernst sind, dann lebst du danach im Zeugenschutzprogramm. Also ganz so ernst kann es auch nicht sein. Also das wüsste ich nicht von ihr, dass sie tatsächlich im Zeugenschutzprogramm ist. So wie jemand, also so wie der Abdel Samad. Also keine Ahnung. Also ich da muss schon noch besseres Opfer sein. Da kaufe ich noch keine Opferaktien. Ja, der Abdel Samad wird bestimmt auch nur so angefeindet, weil er so gepflegt ist. Ja, Leute, was ich machen würde, ernsthaft, wenn ich in so einer öffentlichen Position wäre, Politiker, dann würde ich anstatt zu sagen, oh nein, mir wurde da was geschrieben, aber ich habe so Angst, ich würde mich selbst lernen zu verteidigen. So, ich würde mir Pfefferspray kaufen, irgendwie so an Waffenschein machen, mich schützen, fertig. Aber mein Leben weiterleben, was soll denn der Scheiß? Ja, weil das Ding ist, ein Waffenschein zum Beispiel, der wird dich auch nur psychologisch beruhigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du tatsächlich angegriffen wirst, ist immer noch ziemlich gering, aber es gibt ja so ein psychologisches Gefühl, dass du dir denkst, so, ja, ich weiß ja, wie das geht, weißt du? Aha. Sagt man auch, ach, guck mal, der wieder und der wieder und der wieder und der wird geliked von dem und ach, guck mal, der wird weiter verbreitet von dem. Also es sind dann auch schon eine bestimmte begrenzte Anzahl von Leuten, die natürlich das auch ganz schön befeuern. Die kennt man dann auch schon. Jetzt sind wir wieder zurück bei den einfach nur blöden Kommentaren, nachdem wir jetzt den Bogen geschlagen haben von wir werden hier unseres Lebens bedroht. Es ist so lustig, dass sie das ja nie komplett zeigen. Odin Tivas. Ich würde Leute, die sich Odin nennen, auf jeden Fall immer ernst nehmen im Internet. Odin9287. Ja, Mann, den kenne ich. Man kennt sich doch mit den Hasssprechern. Like. Guckt euch diese Tausende von Likes hier an. Ja. Meine Güte, wie viele Likes. Oh Mann, ey. Ja, guck, schau dir halt nicht die Kommentare an, Reschke. Keine Ahnung. Hast du ein Gehaltscheck, der wahrscheinlich größer ist, wie das, was 3/4 der Bevölkerung verdient? So, also, hast doch. Also, ich weiß nicht. Und da sitzen noch Praktikanten in der Online-Redaktion, die für dich filtern können. Garantiert, wenn nicht, stell einen ein. Ja, also. Mach die Anna auch. 200 Likes, seht ihr das? Und 300 Antworten, guck mal. Klar. Und die sind bestimmt alle super, super, hast du gut gemacht, Leander. Vor allem ist es für Hate Speech auch ein bisschen schwach. Ich meine, man kann alles als alles bezeichnen, aber dann hast du halt die Kriterien noch zu erfüllen. Und wenn du nicht sie gut genug erfüllst, ist es halt ein schwaches Ding. Also das ist ziemlich ein schwacher Hate Speech. Wenn er jetzt stehen würde, ihr gehört öffentlich der Schädel die Spalte. Weißt du, keine Ahnung. Okay, ja, das ist ekelhaft so. Ich schon sehen, aber ich finde, die Reschke leitet einen tollen Job und ich bin sehr froh, dass wird, keine Ahnung, ist so. Das sind die Freunde gewinnt, würde ich sagen. Also ich meine, das ist ja immer schon so gewesen, dass wir für die Positionen, die wir haben wollen, uns halt einsetzen müssen. Also der ganze Satz, den sie eben meinte, war irgendwas mit Frauen wieder. Das war schon immer so, dass Frauen sich für die Positionen, die sie haben, einsetzen müssen. Männer kriegen ja das zugeteilt. Du kriegst dann, wenn du in der Schule kommst, kriegst du die goldenen Umschlag. Und da steht dann drin, ob du Aufsichtsratsvorsitzender, Rockstar oder einfach Millionär wirst. Genau. Oh Mann, ey. So eine verblendete Scheiße. Ja, vor allem aus einer absolut privilegierten Position heraus. Die Frau verdient doch x-mal mehr als der durchschnittliche Mensch, der so viel arbeitet wie sie, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ja. Also das ist dieser ganze, die sind alle so abgehoben davon, glaube ich. Die wissen wieder, ne? Einfach nicht. Aktivistin hier unten, Politikerin und ich würde auch sagen, Aktivistin ist vielleicht nicht bei neuen deutschen Medienmachern, aber auf jeden Fall auch mit Agenda. Und ja, das ist nun mal so. Ne? Wenn man da irgendwelche Pläne hat und so, dann gibt es auch Leute, denen das nicht gefällt. Und ich meine, ist klar, ist es auch, wie soll ich sagen, Menschenrechte gelten auch für reiche Menschen. Klar, und es ist natürlich nicht in Ordnung, wenn du Todesdrohungen bekommst, aber ich habe einfach, wenn du einem gewissen ökonomischen Stand in der Gesellschaft einnimmst, weitaus weniger Empathie für dich, wenn du Probleme hast, weil du hast Geld, kannst du Sicherheitsleute beauftragen, du hast deine Praktikanten, die dir irgendwelche Kacke filtern. Ich kann sozusagen dein Leiden einfach nicht ganz so ernst nehmen. Es tut mir leid, das geht einfach. Ja, andersrum nehmen diese Leute ja dann auch deine Ängste nicht ernst. So wird ein Schuh draus. Leute, ich hab's ja verstehen können, wenn sie gedoxt werden würde von Leuten, okay? Wenn Leute zu ihr nach Hause kommen würden und bei ihr privat klingeln, so buchstäblich so, dann okay. Aber es ist schon irgendwie, das Einzige, was ihr passieren kann, ist, dass ihre Online-Persona irgendwie drunter leidet. Aber doch nicht sie körperlich. Du meinst die Demonstrationen von irgendwelchen Antifa-Leuten vor den Häusern von AfD-Politikern? Nee, wenn das passiert, das ist schon ernst. Das ist passiert. Ernst, aber ich meine bei. Nee, das meine ich nicht hier mit in dem Kontext. Ja, aber. Vorherigen, das mit Internet. Ja, aber das mit dem Online-Handle, mit dem Online-Persona. Es gibt einen psychologischen Effekt, dass wenn sozusagen unter einer Meldung von dir ein Haufen negative Kommentare erscheinen, generell der Content mehr geshared und mehr geliked wird und mehr positive Kommentare rankommen. Also es gibt tatsächlich einen psychologischen Effekt, wo einfach nur 5 negative Kommentare unten stehen und das Video bei Leuten besser ankommt deswegen. Also da hat die Gesellschaft schon so eine Natürlichkeit, ihre eigene Negativität wieder aufzufangen. Also selbst sozusagen diese Beschädigung des Online-Handels, selbst das ist, wenn es wirklich organisch ist und keine Schmierenkampagne von einer Gating-Agentur, ist es halb so wild. Also, wenn es natürlich eine tatsächlich waschechte Schmierenkampagne ist, gibt ja auch so Firmen, die dann sozusagen wirklich jemanden, Gating-Agentur nennt man die, halt Negativ-PR. Das kann scheiße sein, aber dann bist du halt auch jemand, der irgendwo gegen, keine Ahnung, Atomlobby kämpft oder so. Und das ist dann auch nicht cool, aber ja, du kämpfst ja dann auch gegen mächtige Menschen. Also, keine Ahnung. Vor allem sieht das auch wirklich echt schwach aus, wenn man Bestätigung bei anderen sucht, egal in welchem Kontext. Ja, dieser wunderschöne Tweet hier ist von den deutschen Journalisten in der Verdi und hier wird jetzt halt empfohlen, bei den Journalistinnen nachzugucken wegen Wer als Deko, dem neuen Hashtag für diese Woche. Und dieses Mal geht es halt darum, wieder um sexistische Werbung und Frauen in den Medien und dass sie da ja so furchtbar dargestellt werden und furchtbar im Sinne von gut. Sorry, dass ich unterbreche, aber ich muss jetzt gehen. Ich habe ein Konzert, das ich besuchen muss und ich wünsche euch noch viel Glück. Abonniert Weltraum Affen, findet Weltraum Affen auf Twitter. Ist super cool. Okay, bye bye. Mach's gut. Ciao, ciao. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Da ist er weg. Tja. Also wenn morgen die Ukraine russisch ist, dann wisst ihr Bescheid. Ja, der Kreml hat einen direkten heißen Draht zu den Weltraumern. Also mehr als Deko hat aber auch war so ein ziemlicher Rohrkrepierer, hatte ich das Gefühl. Dem ging es eigentlich so wie den meisten Betroffenen, Betroffenheits-Hashtags in letzter Zeit. Ja, es hat halt gereicht für diese eine Veranstaltung, die da irgendwie war, ne, die ja auch vom Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend wieder beworben wurde. Und ja, was soll man dazu groß sagen? Ja, Dr. Lehmann hat es geliked. Das sehe ich hier gerade. Ja, also wieder so ein Ding, ne? Das halt immer so ist. Und auf der Seite hier. Leider hatte jemand schon vor mir die Idee, ein Bild von dem Fußballspieler Deco zu posten. Ich habe extra geguckt, damit ich es nicht doppelt mache. Ja, das war auf jeden Fall hier Friedrich-Ebert-Stiftung. Ne? Also das ist ja diese Stiftung von der SPD. Oh, das sind doch die netten Leute, die das letztens gesagt haben, alle Einwanderer, auch die Abgelehnten, sollen Hartz IV bekommen. Ja, perfekt. Super Idee, sag ich dann. Ja, klasse. Das ja, auf jeden gut. Fall, das ist hier, und die Schlagwörter sind Gender, Geschlechterbilder, Medien, Sexismus und Werbung. Ja, ich finde es wichtig, weil Werbung und Sexismus und Gender und irgendwas mit inhaltsleerer Politik, die für einen Arsch ist. Also, ja, keine Ahnung. Alter. Klingt nach SPD, ist Friedrich-Ebert-Stiftung also in Ordnung. Das Ganze ging auf jeden Fall auch so ein bisschen gegen die Bild-Zeitung hier. Also man versucht hier wohl irgendwie so eine No-Page-3-Kampagne in Deutschland zu etablieren. Also in England gab es das sogar gegen diese Page 3 von der Times, was glaube ich. Wo sie da halt immer auch so eine Nackte drauf hatten. In Deutschland ist das ja die Page 1 von der Bild. Und ja, da regen sie sich ja schon ewig drüber auf. Aber das ist ja nicht nur ein Bild, das sind ja auch immer sehr informative Dinge über die jeweilige Dame dabei, was die gerne machen oder was die für Hobbys haben oder so. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was dagegen zu sagen ist. Das wüsste ich ja sonst auch gar nicht. Ne? Das sind bestimmt total interessante Leute. Also ich würde gerne von ein paar von denen mal näher kennenlernen. Und ich meine ganz ehrlich, weißt du, wir müssen eine Kampagne mit Bild-Zeitung machen. Hier ist auch irgendwer von dieser Bild-Sexism-Scheiße. Ne? Ist ja Stop-Bild-Sexism. Ich weiß nicht, ob es da noch mehr Leute gibt. Einfach nur Copy-Paste aus dem amerikanischen Raum. So, oder Anglosen bestimmt. Guck mal, da sind sie alle. Stevie Schmiedel, Theresa Bücker. Es ist doch echt, das ist so eine Inzuchtveranstaltung. Man müsste echt mal, das wäre einfach, wenn du da rote Linien zwischen den Verbindungen ziehen würdest, hättest du einfach nur eine rote Fläche. Ach, schau mal an. Hier ist unser kleines Profi-Opferchen von der EM. Alle sind nicht damit klargekommen, dass die arme Frau ein Spiel moderieren wollte. Also tut mir leid, jetzt habe ich keine Sympathie mehr für dich, Idiotin, weil dich hier für so einen Dreck hier anbiederst. Das ist wirklich traurig, ja, weil ich habe dann ein Spiel von ihr gesehen und dachte, ja, hat sie doch ganz ordentlich gemacht, wie jeder Kommentator irgendwie es halbwegs macht, und manchmal passt es und manchmal passt es nicht. Also warum nicht? Das war eigentlich alles, was ich danach gedacht habe. Aber das ist natürlich, das jetzt auch wieder so eine Tour zu machen, so ungefähr, ist ja echt ätzend. Schade. Wir möchten Sie einladen, mit uns zu diskutieren und in einen Austausch darüber zu treten, wie wir uns eine gerechte Medienlandschaft der Zukunft vorstellen. Wie wir uns die vorstellen, nicht wie Sie. Wir erklären Ihnen das und Sie haben zuzuhören. Sonst kommt der Gesetzgeber, wissen wir ja. Ach, Kackdreck, echt. Ja, so viel zu dem Thema. Oh. Alle, die nicht für Jenna Behrens sind, sind Arschlöcher, habe ich gehört. Oh Gott. Unbedingt. Die ist erschrocken. Was denn, Martha, dir? Ich dachte, du weißt, dass das Patriarchat hier alles beherrscht und dass die Rape-Kultur hier frei laufen kann. Und ach, echt. Dieses Getue. Das würde mit männlichen Kollegen schlichtweg nicht passieren. Insofern ist das kein Graubereich, sondern Sex. Allerdings war, dass das nicht passieren würde, weil Naja, die hätten das gar nicht, wenn da einer ankommen würde und sagen würde, es hat mich jemand eine kleine süße Maus genannt. Dann würde halt nichts passieren. So einfach ist das. Und wenn die Leute sich denken, hä? Alter, es ist echt. Oder hat mich jemand einen kleinen Wichser genannt oder so, würde sich auch keiner drüber aufregen. Ja, sowas habe ich doch nicht überliefert gehört. Bisher kannte ich das Beste war, dass mit das dumme Arschloch soll seine Fresse halten vom Profaner. Ja. Ach, Mann, ey. Ich habe das nicht gelesen, das hat Ebel hier gepostet. Aber warum auch immer die gleichen Leute? Ich meine, dieses Interview können die doch schreiben, ohne dass die wie zurecht da ist. Wie müssen Lösungsvorschläge ihrer Meinung nach aussehen? Warum fragt denn diese Frau das? Nun ja, das muss natürlich die Union für sich selber definieren. Innerhalb der Partei eine Infrastruktur aufbauen. Progressive Plattform, ich höre dir tratzen. Jede Partei kriegt jetzt eine progressive Plattform. Ja, die man in diesem Fall kontaktieren kann. Frau Banaschuk zum Beispiel, ja, genau, oder Frau Wiezurek. Den kleine süße Mausbeauftragten an. Das sollte eigentlich eine Partei mit Eiern machen, sich jetzt eine kleine süße Maus beauftragen zulegen will. AfD, wenn ihr zuhört, wir haben hier einen Tipp für euch. Den man sich erstmal austauschen kann, mit dem man erstmal gucken kann, wie aus der Sache Profit zu schlagen ist. Das wäre, glaube ich, schon mal ein wichtiger Schritt. Ja, das der Schritt ist genau das Ding. Der macht den ganzen Unterschied. Sozusagen innerhalb der Partei da eine Infrastruktur aufzubauen. Infrastruktur, Denunziationsstruktur aufzubauen. Der hat mich irgendwas genannt. Ja, okay, politische Karriere vorbei. Geht klar, Quereinsteigerin, machen wir. Vor allem das klar zu adressieren, das Problem. Das Problem, dass die da irgendwelche Leute auf den Posten gehoben haben, das ist in der Tat, glaube ich, das einzige Problem. Doch, mitzudenken. Das wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, bla bla bla bla bla. Ja, Worthülsen. Das ist ja das, immer die gleichen Leute reden immer den gleichen Mist in immer den gleichen Medien. Und ja, keine kritischen Fragen, keine Hinterfragen, keine zusätzliche Recherche, nichts. Junge Frauen in Parteien, und das beschränke ich jetzt nicht mehr auf die Union, behandelt werden. Ja, ich habe die ganzen Leute in ihrem Twitter-Feed gesehen, so wie Anne Helm und so, die gemeint haben, das ist übrigens nicht nur auf die Union beschränkt. Ja, und ich wette, gewisse SPD-Austreterinnen sind da auch, die vorher irgendwie, also. Insofern bin ich lieber als Aktivistin von außen tätig, ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil da kannst du nämlich dann schön immer nur auf Einladung kommen und sagen so, ja, jetzt bin ich hier auf Einladung, dann könnt ihr ja nichts Böses über mich erzählen. Man sollte sie eigentlich nicht mehr Aktivistin, sondern Lobbyistin nennen. Das ist eigentlich der bessere, das ist der richtigere Begriff, weil sie sind genauso ein schmieriger Haufen wie die Kriecher von der Pharmaindustrie oder der Rüstungsindustrie. Frauenrechtlerin, jetzt wird hier schon als Frauenrechtlerin bezeichnet. Ja, Frauenrechtlerin, genau. Martin Luther King war Bürgerrechter. Der hat nicht einen Hashtag gemacht, der hat eine ganze Million Leute irgendwie durchs Land geführt und echt. Frauenrechtlerin. Gerne. Ich finde es gut. Ich weiß gar nicht, euer Frauenhass zeigt sich hier mal wieder. Also, dass ihr hier der Witzerig absprecht. Dieser Disclaimer hier ist auch super. Äußerung unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassung wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerung seiner Gesprächspartner, Interviews und Diskussionen nicht zu eigen. Ja, das davon träumt ihr wohl, ja. Ja, das war ein interessanter Artikel von der Kerle, die das dann rational sich das angeguckt hat, nach dem Motto, wem nützt der Skandal, wem schadet der Skandal, worum geht es jetzt wirklich und warum haben wir jetzt Berlin Tag- und Nacht-Niveau in den Parteien erreicht und dass ja Frauen ja durchaus auch eigenständige sexistisch sein können und ja, also der Artikel war einfach schön, also ein guter Artikel. Der hat das alles ein bisschen so belichtet, was denn tatsächlich passiert ist. Weil diese Möchtegern-Debatte, wo man dann sagt, ja, und auch quer durch alle Parteien habe ich dann Zuspruch erhalten. Ja, du willst ein informelles Informationssystem aufbauen, wo du dann deine Kolleginnen hast, dass die dir dann politischen Gefallen tun können. Das ist Politik. Es geht hier nicht um Sexismus, tralala oder so. Quereinsteigerin, ja, jetzt noch schnell ein Netzwerk aufgebaut, jetzt bist du Politikerin. Aber du bist kein Opfer. Sorry, bist du nicht. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum wir zurzeit immer dieses Rumbuhlen um einen Opferstatus haben. Was ist denn, wo ist denn ein Opfer virtuos? Das ist, ich habe keine Ahnung, Alter. Es ist einfach so lächerlich. Ich keine Ahnung. Das arme Ding, große süße Maus, ja, das ist jetzt PTSD. Also. Das finde ich auch. Also, okay. Ist ja nicht nur auf jedem Schoß gesessen. Sie haben selbst offenbart, ein Verhältnis mit CDU-Generalsekretär Peter Daubert zu haben. Und will dies notfalls sogar an eine Stadt versichern. Also, weißt du, das dann, da ist dann die Frage, ist es dann selber in die Welt gesetzt? Ist es dann, weißt du, à la Game of Thrones, ich möchte weiter nach oben kommen, ich kann jetzt irgendwen ausstechen mit einem Kommentar, ich mache einen Möchtegern. Ein Skandal, eine Non-Trovacy, also wo einfach keine Kontroverse da ist, sondern einfach nur so, ja, wir müssen jetzt betroffen daher schauen, weil, ja, keine Ahnung, die arme CDUlerin. Also. Ist ja pikant eigentlich, weil dann auch die Frage, fixst du die, in einem ganz anderen Licht zu sehen ist. Anscheinend gab es da schon die entsprechenden Hinweise. Und wenn das schon diese Geschichte, das, was zwischen denen läuft, in der Partei die Runde macht und die Leute sehen, wie diese Frau als Quereinsteigerin von Posten zu Posten hüpft, da ist es völlig menschlich, dass einigen Leuten dann da der Kragen platzt. Es gibt dem Namen Quereinsteiger gleich eine andere Bedeutung. Hinterlader, meinst du? Zum Beispiel, ja. Alter, das ist echt... Ja, und bei der Frau Kelle ist betroffen mir gerade... Angesichts von Sexismus in einer Partei. Ja, ich kann mich noch genau erinnern, wie scheiß Peter Tauber sich da hingestellt hat vor die Kameras nach diesem Sexualstrafrecht-Debakel und erstmal irgendwie erzählt hat, wie super doch seine Partei da ist und dass sie sich jetzt endlich um diese längst überflüssige Reform gekümmert hätte. Du hast Kotzen gekriegt. Bei Kelle fällt mir halt noch ein, ich denke gerade nochmal an das Reschke-Video zurück. Da waren die Göring-Eckardt, die Roth, hier die Reschke und wer war dann noch? Es war doch alles eine Seite. Man hätte doch auch mal die Frau Quert-Kelle fragen können. Oder vielleicht, wenn man richtig mutig gewesen wäre, ohne dass ich jetzt Sympathie für die ausdrücken möchte, die Storch oder die Petri. Die kriegen auch jede Menge Hass und Drohungen. Warum in einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, warum wird das auf wieder nur auf diese eine Seite reduziert? Weil der Hass ist nicht, den Hass kriegen nicht nur irgendwie die guten Menschen mit den Welcome-Schildern ab, sondern die anderen genauso. Warum geht es nicht in die Köpfe der Leute? Und warum erkennen sie nicht, dass das der Grund dafür ist, dass ein Haufen Leute immer wütender werden? Ne? Diese Doppelmoral. Ja, dass die Kelle hier eine der wenigen Leute ist, die das mit dem Realisa-Ding richtig einordnet. Ja, ist auch schon wieder schade. Die Woche gab es ja auch die Neuigkeit, dass der eine Typ sie jetzt auf was weiß ich wie viel, 250.000 Euro verklagt hat, weil sie angeblich weiterhin behauptet hat, er habe sie mit K.O.-Tropfen gefügig gemacht, auch nach dem Urteil. Also da könnte es jetzt nochmal so ein richtig schönes Rematch geben, wieder mit Demonstrationen vor dem Gericht wahrscheinlich. Dann gucken wir mal, ob sich Manuela Schwesig wieder so weit rauswagt zu sagen, dass da wieder, wenn sich abzeichnet, dass sie verurteilt werden sollte, dass sie dann wieder versucht, da den Rotstift, den moralischen anzusetzen. Du kannst halt auch nicht als ein C-Promi dann auf dem Rücken von irgendeinem armen Schwein dauernd in den Medien bleiben. Das ist halt auch irgendwo geschmacklos. Du kannst ja verstehen, dass Gina Lisa nach jedem Strohhalm greift, um im Gespräch zu bleiben. Aber dann sollst du sich doch mal nach einer Weile auch ein anderes Thema suchen, wie auf dem Rücken von einem Kerl zu reiten. Also, ja, keine Ahnung. Das ist ja nun mal auch gerichtlich festgestellt. Das ist ja dann nicht nur falsch und unanständig, sondern ist halt auch noch strafbar. Also, das ist ja noch dumm, das zu tun. Ja. Man kann... Ich meine, die müsste ja nur ihre Sachen so formulieren, dass man es rauslesen kann, ne? Ohne dass sie Namen nennt, ohne dass sie wirklich sagt, der hat das getan, sondern sie deutet nur an. Das wäre ja kein Problem, wenn sie sich jemanden holen, also wenn sie wahrscheinlich einfach in der Lage wäre, vom Blatt abzulesen. Ne? Aber das ist sie halt nicht. Die redet halt, wie sie denkt, und das ist halt nicht sehr zusammenhängend oft. Und da kann man halt auch schon mal irgendwie was, wahrscheinlich hat die einfach vor sich hingeplappert und gar nicht gemerkt, was sie da macht. Könnte ich ihr echt zutrauen. So eine geistige Inkontinenz. Ja. Oh, lalalala, ich erzähle das, was ich immer erzähle. Ach, darf ich ja nicht mehr. Verdammt, na egal. Keine Ahnung. Ja, und das hier hat... Das Ding hat auch mein Blut richtig zum Kochen gebracht. Da geht es um das neue europäische Leistungsschutzrecht. Also vor allem geht es um deutsche Zeitungsverlage gegen Google. Also es ist ja schon länger die Geschichte, dass praktisch die deutschen Zeitungsverlage oder die Medien insgesamt Google vorwerfen, dass es durch die Suchmaschinenaktivität und so halt mehr Geld verdient mit dem Content der Presse als die Presse selbst, so ungefähr. Wir möchten halt eine größere Schnitte davon abhaben. Und das soll jetzt reformiert werden. Und der Herr Oettinger ist ja bei der EU inzwischen entgelagert, nachdem man ihn in Baden-Württemberg nur zwischenlagern konnte und in der Bundespolitik. Aber er hat so sehr gestrahlt, dass er nach Brüssel musste. Und da ist er ja jetzt dabei, dafür zu trommeln. Also er ist praktisch EU-Lobbyist bei den deutschen Medienhäusern. Und da war eine Versammlung und er hat da gesprochen und hat dann halt das, was die Überschrift zum Ausdruck bringt, gemacht. Nämlich hat den Leuten gesagt, sie sollen ihre kritischen Journalisten auf Linie bringen. Weil es gibt halt durchaus Stimmen, die in diesem Leistungsschutzrecht keine Verbesserung sehen, sondern halt eine Festigung der Monopolstruktur und eine noch restriktivere Geschichte, was ja auch halt gerade so Leute wie uns oder andere Content-Creators im Internet angeht. Ja. Wie wird das mit Fair Use? Kriegen wir da irgendwie endlich auch mal vernünftige Regeln oder wird das mit der GEMA-Scheiße bei YouTube noch bis zum jüngsten Tag weitergehen? Und der Herr Oettinger fordert praktisch jetzt die Presse auf, im eigenen Interesse für mehr Geld und weniger Rechte der Bürger und der Gebührenzahler zu trommeln für diese Gesetzesänderung oder für diese, für diese Richtlinienänderung, Leistungsschutzrechtsänderung. Ich finde das absolut genial, weil du hattest ein deutsches Start-up in den 90ern, was diese Google News-Funktion angeboten hat, bevor das Google selber angeboten hat, natürlich, weil es Google da noch nicht gab. Und damals hat das Handelsblatt angefangen mit der Kacke und hat den Typen verklagt, dann hätten wir mal ein deutsches Start-up gehabt. Aber hier, wie du dann siehst, wie sich der Oettinger benimmt, da merkst du dann auch, warum es keine deutschen Tech-Startups gibt. Also das merkst du einfach, das kommt halt durch. Also, keine Ahnung. Das ist nervig. Also, gerade so eine Forderung wie, ja, kritische Journalisten auf Linie bringen. Ja, man muss sich ja auch überlegen, da sitzen halt dann die Verleger. Das sind Leute, die haben mit dem Content oft gar nicht so viel zu tun. Denen geht es eher darum, dass ihr Verlagshaus funktioniert, dass das den Geld abwirft. Also Leute, die eigentlich gar keinen Einfluss auf redaktionelle Arbeit haben sollten. Das sollten die Journalisten bzw. die Chefredakteure und die verantwortlichen Redakteure machen und nicht der Verleger. Und wenn der dann hingeht und sagt, hier, hör mal zu, das, was dein Meier da schreibt, das geht so nicht. Also entweder du nimmst ihn da weg oder du bringst ihn dazu, was Positives zu schreiben, weil der Oettinger das gesagt hat und das besser für unsere Kasse ist. Ja, super Presse haben wir da. Ich meine, wissen wir ja schon, aber dass sie das so öffentlich machen, dass sie keine Scham haben auch. Also ich würde mich schämen, wenn ich mich vor einen Haufen Journalistenvertreter stellen müsste und sagen müsste, hier Leute, schreibt doch mal was Positives über unsere Gesetzesinitiative. Ihr kriegt auch ein bisschen Geld dafür. Es ist halt schon irgendwo beschämend, wenn sozusagen, wenn du einfach als Politiker, wenn dir das wenn es dir abhanden gekommen ist, zu sehen, dass du eigentlich gerade was Unanständiges machst und was einfach ethisch fragwürdig ist, wenn du das sozusagen nicht mehr merkst, was du da machst. Also so, ich könnte das noch verstehen, wenn das jetzt auf einer internen E-Mail so rumgeht, dann könnte ich dem noch ein bisschen Respekt abgewinnen, so. Aber sich einfach nur öffentlich hinstellen und sagen, bringt mal die Kritiker zum Schweigen, das hat halt schon so eine gewisse Qualität an Realitätsverlust. Also, so, keine Ahnung. Das ist faszinierend. Hier unsere Zuschauerin Leonore merkt an, dass das Startup, das du erwähnt hast, von Fefe gegründet wurde. Was? Von Fefe? Ja. Und das hieß Paperboy. Vielen Dank für diese Information, Leonore. Krass. Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Ja, also, aber ja, das ist wirklich erschreckend, finde ich. Was der Oettinger da macht. Und ich weiß nicht, ob. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass die EU in der jetzigen Form nicht so eine gute Idee war. Viel zu viele Beamten und viel zu viele Lobbyisten und viel zu viele Leute, von denen man nicht weiß, ob sie jetzt Beamter, Politiker oder Lobbyist oder einfach nur kackkorrupt bis zum Arsch sind. Ja, was ist dieses hier? Da, war das von mir? Nee, ich glaube, das war von Ewel. Auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass ich den Artikel gelesen habe. Okay, so einmal dazu. Mit Profis arbeiten. Oh ja, das ist von mir. Die Universität von Michigan hat ja jetzt angekündigt, also die haben ein sogenanntes Wolverine-Programm, heißt es, glaube ich. Ja, Wolverine-Programm haben die eingeführt. Da, wenn da also jetzt Studenten dieses Semester da hinkommen und anfangen oder halt wieder hinkommen und ihr Studium wieder aufnehmen, können sie sich jetzt über eine App der Uni ihre Preferred Pronouns eintragen. Und die Professoren sind dann angehalten, diese auch zu benutzen vom Code of Conduct. Also der Professor muss dann auf seine Liste gucken, wenn sich das blauhaarige Ding vorne in der Mitte meldet. Man muss gucken, ob das mit C, they oder vielleicht doch als Frau oder wie auch immer angesprochen werden will und das dann dementsprechend auch umsetzen in seinem Unterricht. Und ein Professor hat gesagt, nö, den Blödsinn mache ich nicht mit, tut mir leid, das ist mir zu doof, das sind Schüler bzw. Studenten und fertig aus. Da hat in dem Zusammenhang, also völlig gesunder Menschenverstand, in dem Zusammenhang hat das Geschlecht überhaupt nichts zu suchen. Und dieser Mann. Was ist das Ding, wo einer ihre königliche Hoheit eingetragen hat? Genau, das hat dann auch ein Student hat das genutzt, um dort dann als Preferred Pronoun His Royal Majesty einzutragen. Also grundsätzlich sind jetzt die Professoren das ganze Jahr über und auch die Mitschüler das ganze Jahr oder den ganzen Semester über jetzt verpflichtet, ihn erstmal His Royal Majesty zu nennen. Oder His Royal Highness, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, aber ja, und das richtig Bittere ist aber, dass die Uni wohl schon gesagt hat, dass es im Falle, dass der Professor das durchzieht und das ignoriert, Disziplinarmaßnahmen geben wird. Puh. Das finde ich gut, weil der will hier, der macht Verbrechen gegen gendergerechte Sprache und das ist. Wird mit 12 Jahren Gefängnis bestraft, weil das ist schlimmer wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was der da macht. Also keine Ahnung, wenn ich meine Studenten habe und ich ein Prof bin und vorne vor denen stehe, interessiert es mich einen Scheißdreck, wer das ist. Du tust einfach nur deinen Kram runterbeten und die wenigen, die es tatsächlich interessiert, auf dich zukommen, denen kannst du was extra erklären. Aber im Grunde bist du als Student vollkommen irrelevant, während du da drin hockst. Also es ist nicht dasselbe wie Schule. Also es soll auch keine Kindertagesstätte werden. Also, scheiß überbehütete Kinder, Alter. Ja, das ist ja. Auch von mir, das ist auch wieder traurig und das Übliche. Also, dank einer Studie Frauen in Kultur und Medien hat sich der Deutsche Kulturrat jetzt verpflichtet, ja, seine Gremien geschlechtergerecht zu besetzen. Also, es breitet sich einfach immer weiter aus. Dieses, because vagina, ich weiß es nicht, was heißt also es, dass diese ganzen Gremien in diesem Kulturrat bisher schlechte Politik gemacht haben? Oder warum ist das so ein vordringlich wichtiges Ding, welche Geschlechtsteile auf den Stühlen ruhen im Sitzungssaal? Ich verstehe es einfach nicht. Also ich habe mir überlegt, dass ich mich vielleicht eintragen lasse als präoperative Lesbe und dann steht bei mir einfach weiblich drin und ich sage, ich will mich nicht operieren lassen. Und dann gucke ich, ob ich da irgendwelche Posten mal abstauben kann oder so. Ich weiß nicht, das wäre schon mal lustig, einfach mal zu gucken. Weil ich meine, geschlechtergerechte Besetzung, ja, es ist halt dasselbe. Also bei ATAC, bei der NGO, war es halt so, dass an der Basis von der NGO sich kaum Frauen an der NGO beteiligt haben. Und dass du dann aber über Quoten dann, weißt du, bist so 10-15%ige Minderheit sozusagen. Oder bist einfach nur 10-15% von den Leuten, die sich an dem Ding engagieren. Und dann hast du aber oben eine Quote, dass, wenn du dir das raussuchst, dass du aufsteigen möchtest, auch sofort in ein hohes Gremium kommen kannst. Und ich weiß jetzt nicht, wie das beim Kulturrat ist, generell vom Geschlechterverhältnis, aber ich halte das einfach für fragwürdig, wenn du einfach nur ganz oben dann sozusagen Frauen durchwinken tust. Ich denke, dass die Frauen durchaus selbstständig sind und eigene Qualitäten mitbringen, mit der sie das da reinschaffen können, ohne dass man sie durchwinken muss. Ich finde, das belächelt jede Form von Arbeit, die man dann da als Frau in so ein Ding reinsteckt. Also es ist, ich finde das ist in meinen Augen Diskriminierung. Es ist positive Diskriminierung, aber es ist Diskriminierung. Und das heißt, dass du einen inhärenten Wert hast, der geringer ist wie der vom Mann, wenn du eine Quote brauchst. Wenn du genauso viel wert bist, brauchst du keine Quote. Weil Diskriminierung, positiv oder negativ, das ist Diskriminierung. Keine Ahnung. Auch wenn du, auch dann wieder die üblichen Worthülsen, ja, mehr Geschlechtergerechtigkeit im Kultur- und Medienbereich entspricht dem verfassungsrechtlichen Ziel der Gleichstellung von Mann und Frau. Hä? So oft schon erwähnt, dass es halt nicht um Gleichstellung geht, sondern um Gleichberechtigung. Eigentlich könnte man doch diese Artikel wirklich von einem Bot schreiben lassen, weil von den Buzzwords her. Geschlechtergerechtigkeit im Kultur- und Medienbereich darf kein Spezialthema bleiben. Geschlechtergerechtigkeit im Rennsport darf kein Spezialthema bleiben. Geschlechtergerechtigkeit im Brettspielbereich darf kein Spezialthema. Das machen die wahrscheinlich Brettspiele müssen erwachsen werden und wir haben viel zu lange weggeschaut und wir müssen uns jetzt endlich dafür einsetzen, dass das alles sozial gerecht wird. Weißt du? Ja. Genau, das Spiel Dame muss demnächst Personen heißen und so beträgt der Gender Pay Gap bei den freiberuflich Tätigen im Kulturbereich erschreckende 24%. Also wahrscheinlich genauso berechnet wie der andere. Also ist er da sogar fast niedriger. Jetzt ist die Politik ihrerseits am Zug, schnellstmöglich Maßnahmen zu ergreifen, um mehr Geschlechtergerechtigkeit im Kulturbereich zu erreichen. Jawohl. Die Gesellschaft kann nicht länger ihre Augen verschließen. Weißt du? Okay. Einfach nur Floskeln und Phrasen und keine Ahnung. Weißt bla, bla, bla. Es steht, glaube ich, nicht Zivilgesellschaft in dem. Da steht es nicht drin. Nee. Da haben sie aber da, das Memo. Da hat der Bot versagt, glaube ich. Ja, also das Wichtigste. Mir tut die Person leid, die tatsächlich so einen Artikel schreiben muss. Ich meine, was läuft in deinem Leben falsch, dass du so eine Kacke raushauen musst? Weißt du, denkst ja dann so, ich will hier mal studieren, um sowas dann zu schreiben. So. Da habe ich mehr Respekt für Leute, die bei der Bildzeitung arbeiten, Mann. Ohne Spaß. Mit 17 mal Geschlechter drin in den Dingen. Ist das nicht Gender? Ach, Moment. Ich komme schon wieder durch. Geschlechter. Das ist der deutsche Kulturrat, der sagt noch Geschlechter. Ist aber nicht sehr progressiv. Ja, wie gesagt, einfach nur mal wieder ein Beispiel aus der Reihe. In Deutschland hören sie einfach den Schuss nicht. Ich will mal gucken, wie oft da Gerechtigkeit drin steht. Gerecht. Ja, mach nur gerecht. Dann hast du mehr Treffer auf jeden Fall. Ich bin auch schon 11. Recht sind auch 17. gerecht. Auch so gerecht verteilt hier auf den ganzen. Gerecht, Geschlecht. Ja, dies war eine Nachricht Ihres deutschen Kulturrats. Geschlecht. Aber Das weiß ich nicht. Stefanie Lohaus. Oh. Altes Lohaus. Ja, sie hat geschrieben, also ich fand den Absatz interessant, wo sie meinte, dass sie auf einem mehrtägigen Sex-Workshop ist, irgendwas mit Gender. Und dann dachte ich mir so, welche normale Person nimmt sich mehrere Tage Zeit für einen Sex-Workshop? Also ich keine Ahnung. Also, aber ich dachte mir einfach nur, dann haben wir einen Hate-Artikel, weißt du, Hate-Porn nenne ich das so. Wenn du einen Artikel hast, den du lesen kannst, wo du ragen kannst. Ist dieses Bild hier nicht nur Deko, ne? Ja. Vor allem die Bilderunterschrift. Was ist das? Was ist das? Fuck nochmal für eine Art, einen Artikel über ein ernstes Thema zu eröffnen, indem ich erstmal irgendwelche völlig aus dem Zusammenhang gerissenen Sachen jemandem in den Kopf werfe. Irgendwie. Was? Sie wollte über Sex schreiben. So viel haben wir schon verstanden. Okay. Schauen wir uns mal den Text an. Ja, ich glaube, der Caps Lock wollte sich noch was anderes anschauen. Nein. Das war nicht nur Deko. Oder Veranstaltung? Ich dachte, das waren. Sie hatte sich dort erstmals in ihrem Leben mit ihren eigenen sexuellen Bedürfnissen befasst. Wie alt ist deine Freundin? 12? Ja. Ihre größte Erkenntnis neben der Entdeckung des Gebärmutterhalses als erogene Zone. Ich hatte zu viel schlechten Sex. Oh Gott. Ja, was sollen wir dazu noch eigentlich sagen? So einfach. Das ist so ein Artikel, den du liest, da denkst du dir so, es gibt Menschen, die sind so, die interessiert das und die müssen darüber schreiben. Und mich erstaunt das ein wenig, denn ich selbst habe mir das Masturbieren mit 12 selbst beigebracht. Ganz allein und ohne zu wissen, was ich da tue und seitdem nicht mehr damit aufgehört. Das ist genau das, was ich wissen wollte. Herausgeberin und Redakteurin des Missy Magazin. Ey, warum stellt sich eigentlich nicht der Klaus Kleber jeden Abend hin und holt erstmal einen raus und sagt, hier, guck mal, das ist mein Freund. Ja, und jetzt mal zum Bäcker. Ja. Ich habe mir das Wichsen mit 12 Jahren selbst beigebracht. Ey, was glauben die denn, wer sich dafür interessiert, wann sie das Wichsen gelernt hat? Also, welcher Redakteur? Wie krank sind die da? Der Feminismus wird halt auch immer infantiler. Also weißt du, das ist so, ist das jetzt Debattenkulturbeitragskampfansage für die Aufbrechung der, keine Ahnung was, also weißt du, was ist so deine Idee, Alter? Weißt du, da sagst du, ja, ich habe einen Job, ich habe am Freitag einen Artikel über das Wichsen geschrieben und ich hab's auch, Alter. Geschlechterkampf, Alter. Weißt du, ich bin Menschenrechtsaktivistin und ich schreibe über das Wichsen, Mann. Weißt du, läuft. Das ist scheiße. Ja. Das Data der Venus, so wie Henry, das Wendekreis des Krebses. Ja, die Bücher können da ja. Meiner Mutter nach längerer Suche. Oh, meine Güte, ey. Ja, ich hab die Pornos meiner Mutter gefunden. Gib mir einen Orden. Also nein, also ich habe ja auch, also ich will auch das gar nicht, ich meine, jeder ist irgendwie auf Sexualität gekommen und so, aber ich hätte jetzt nicht das Bedürfnis, das in einem Artikel, wo ich immer noch nicht ganz das Thema erkannt habe, aber ich hoffe, sie kommt irgendwann zu dem Thema. Wir, Leute, ja, wie ich. Aber ich habe doch kein Bedürfnis, warum müssen die alles so externalisieren irgendwie? Schaut ja auf mich, ich bin nackt und ich sag euch alles und dann, wenn einer was auf mich wirft, kann ich aber sagen, ich bin ja so verletzliches Opfer, ja, oder was? Ein böser Mann, der Peter Sloterdijk einen erotischen Roman veröffentlicht hat und deswegen muss sie natürlich nochmal ihre Street Cred als Original-Expertin hier nochmal rausziehen. Ich wusste, dass das Buch kommen würde, weil es ein paar Gerüchte darum gab und im vergangenen Jahr eine Lesung mit ihm auf der Frankfurter Buchmesse, von der mir berichtet wurde, dass Sloterdijk ein bisschen eklig sei und über den weiblichen Orgasmus schreibe. Was? Ja. Was ist der Informationsgehalt? Was ist das? Zeit? Oh, was hast du nicht aufgepasst? Meine Freundin haben mir gesagt. Meine Freundin haben mir gesagt, dies und jenes. Nicht mal der Bestseller 50 Shades of Grey lockte mich. Schaut, wie progressiv ich bin! Oh. Ich halte es für symptomatisch, dass einem Sloterdijk zu diesem Thema ein solcher Platz in einer der größten deutschen Tageszeitungen eingeräumt wird. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ersetzen Sie Sloterdijk durch Tessa Bücker oder wer war es? Ja, nee. Dass es ihm um alles Mögliche geht, nur nicht um ein Weiterdenken der sexuellen Revolution. Ach, der Hammer, ey. Wie kann sie das? Projektion ist das einzige Spiel, was die richtig gut können, oder? Das ist der Hammer. Ja. Das ist der absolute Hammer. Es interessiert niemanden. Weder vom Sloterdijk noch von dir. Von dir, ja. Niemanden. Oh Mann, ey. Außer dich und vielleicht deine 50 Freunde, die das liken. Das ist so traurig. Das hat. Presse war mal was ganz anderes. Wenn sie mal ihren Job verliert, dann können sie ein Lichtspielhaus zu Hause in ihrer Wohnung machen. Andere tragen Namen wie aus einem Werner-Comic. Guido Mösen-Lechzner oder Desiree von Lippe. Ich glaube, die hat noch nie einen Werner-Comic gelesen. Die heißen da irgendwie eher Werner und und eigentlich, also in der Erotik-Literatur gibt es ein Gap. Also da gibt es viel zu viele Bücher, die weibliche Sexualität ansprechen sollen. Und da finde ich das hier einfach mal in Ordnung, dass dann ja dann auch mal ein Mandaten-Erotik-Buch schreibt, das dann die männliche Psyche ansprechen soll. Also da ist es jetzt eigentlich schon so, dass wir da einen Gap haben, der überwunden werden muss. Und deswegen brauchen wir geschlechtergerechte Sprache und 40 Millionen Euro für die Zivilgesellschaft, damit jeder dann Erotikbücher liest. Also ich fühle mich hier unterdrückt. Also schaut euch das doch mal an hier. Das ist Sexismus gegen Männer. Weißt du so? Was soll das überhaupt bedeuten? Der klitorale und vaginale Orgasmus wird als wichtige evolutionäre Errungenschaft überhöht. Was zum Teufel? Ja, aber worauf willst du jetzt anspielen? Das ist ein analer Orgasmus oder keine Ahnung. Ja. Ja, das, was sie da oben meinte, irgendwas von wegen Gebärmutter. Ja, finde ich gut. Fisting. Deine Gebärmutter, Alter. Weißt du, bist rein, Alter, bis zum Ellenbogen, Mann. Gebärmutter, Alter. Im Interview hat sie jetzt Sloterdijk, es gäbe eine neue Brüderie. Wie kommt der wohl da drauf? Da denkt man, vielleicht ist anders eine Feminismus schuld. Ja, sowas aber auch. Ja, dass wir sexistische Werbung verbieten wollen, hat es nie was mit. Ja, Und die Kollegen von Journalistinnen haben einen Umfangreich, sag ich hiervon, machen das sehr gut, sage ich dann nur. Oh Mann. Unter anderem wird der Philosophin Judith Butler an einer Stelle Sexualitätsfeindlichkeit unterstellt. Sloterdijks Katze schlage den Kater beim Sex so, als ob sie Butler gelesen hätte, was ich absurd finde, da mir kein einziges Wort von Butler bekannt ist, das sich abwertend auf den Geschlechtsakt bezieht. Sag mal, die ganze Zeit dumm daherreden und irgendwie witzig sein wollen und dann macht jemand anders einen Spruch und dann wird gleich gesagt, aber nee, das verstehe ich nicht, das ist jetzt auch ein ernstes Thema und da macht man solche Witze nicht, oder was? Ja, und das ist Hassrede. Ja, wahrscheinlich. Wenn du jetzt da drunter schreibst, so ein Blödsinn habe ich schon lange nicht mehr gelesen, dann ist das auf jeden Fall Hassrede, ja, dann bin ich fällig. Ich bin aber eh fällig, seit Annetta mich belehrt hat, glaube ich, haben die ein Auge auf mich. Kein Begehren ist falsch. Kein Begehren ist falsch. Entdiabolisierung von allem, was nicht der hetero- und cissexuellen Matrix entspricht. Ich halte diese Menschen nicht mehr aus. Merken die es denn noch? Die Matrix. Ja, was war auch morgen schreiben die dann ein, wieder ein Red Pill und so. Das ist doch nicht besser, als früher auf Schwule und Lesben geguckt worden ist. Da wird jetzt auf die anderen so, als würden wir uns aussuchen, heterosexuell zu sein. So als würden sich 90% oder wie viel der Weltbevölkerung aussuchen, heterosexuell zu sein. Als würden wir das eingeimpft kriegen. Denn eine Auseinandersetzung mit Sexualität heißt eben nicht, wie man etwa die Schriften Andrea Dworkin interpretieren kann, dass im Patriarchat Penetration und Vergewaltigung gleichzusetzen ist. Was heißt interpretieren kann? Die hat das genauso gesagt. Ja. Dass alles Penetration, Vergewaltigung ist. Das heißt, dass Kandidieren falsch ist. Nee, das heißt es nicht. Und diesen ganzen Quatsch, den ihr redet, das bedeutet, dass kein Begehren falsch ist. Auch nicht das von Herrn Trudeau in Luxemburg, Luxemburg. Das war sicher auch nicht falsch, oder was? Das ist der gleiche Kram, den die Grünen damals diskutiert haben, in einem neuen Mantel im Endeffekt. Kein Begehren ist falsch. Ich wette, das stand auch in deren Entwürfen. Mhm. Man weiß ja, wohin das geht. Das berüchtigte Fahrstuhlfahren in den USA, ach du Kacke. Jetzt noch Elevator Gate. Da hat er aber echt einen richtigen Rundumschlag rausgeholt, ey. Von ihren Masturbationsgeschichten bis Elevator Gate. Es ist bald vorbei, bitte. Googelt mal Living Hell Woman in Somalia und ladet euch den UN-Report runter und lest den durch. Ich werde den auch noch in die Quellen packen. Überlegt euch einfach mal, dass Feminismus in Deutschland darüber schreibt, wenn du dir das erste Mal einen gewichst hast. Und dass irgendein Autor irgendein Buch schreibt und der Roman anscheinend scheiße ist und dass Fahrstuhlfahren schlimm ist. Und dann schaut euch den Report an, der über die Situation der Frauen in Somalia oder über die Bashabasi Dancing Boys in Afghanistan. Also das ist einfach so, sind so absolute Wohlstandsprobleme, dass einem wirklich schlecht werden kann. Also es gibt Frauen, die verstümmelt werden und 8-jährige Jungs, die als 6 Sklaven mit einer Kette ans Bett gebunden werden, sind Probleme, die es irgendwo in der Welt gibt und die irgendwie keine Öffentlichkeit finden. Und bei den Jungs in Afghanistan hat man sogar Probleme, das bei der UN auf die Tagesordnung zu setzen. Und wir unterhalten uns, oder die Feministinnen unterhalten sich hier über irgendeinen Roman, weißt du, über einen Erotikroman, so, wow, weißt du, es keine Ahnung. Ich denke mal, dieser letzte Absatz hier ist halt wieder der Knackpunkt, wo man dann nochmal wieder gegen alles hier schießen kann, was einem nicht passt und das irgendwie charakterisieren kann. Als die christliche Welt. Fundamentalistin Birgit Keller. Fundamentalisten sind für mich immer so irgendwie die Leute, die in abgeschiedenen Siedlungen leben in Amerika oder in Turbane auf dem Kopf haben und Oder die zur Republik. Weil diese Leute, die Frau regt sich jetzt hier ernsthaft über den Deutschlandfunk und über die Süddeutsche und so auf, weil die mal ein, zwei Sachen irgendwie schreiben, die nicht dem Kram entsprechen, den sie sonst immer noch abdrucken von früh bis spät. Und darum geht es doch letztendlich in diesem Buch. Alle wissen jetzt, dass Sloterdijk auch mit Ende 60 immer noch toll abspritzen kann. Und dank der Zeit wissen wir, dass Frau Bücker ganz toll masturbieren kann. Nee, das ist nicht Frau Böcker. Ach nee, Frau... die andere. Lohaus. Lohaus, ja, sorry Frau Böcker, ja. Ich habe damit keine Aussage über Sie treffen wollen oder über Ihre Masturbationsfähigkeiten. Genau, die ist garantiert. Es geht um Frau Lohaus, ich habe das verwechselt. Wir sehen von Frau Lohaus, ja. Die Weltraumaffen wünschen allen Wichsern und... Wichserinnen und Sternchen, Wichssternchen. Alles Gute. Ja. Viel Spaß. Ja, oh ja, das war auch ein Höhepunkt der Woche hier. Ne? Ganz versteckt zwischen den ganzen Artikeln hat sich dieser Tweet hier, den viele von euch wahrscheinlich auch schon gesehen haben, die sich ein bisschen mit dem No-Hate-Speech-Scheiß auch in der Freizeit beschäftigen. Ach du Scheiße. Ja, meine Damen und Herren, nicht egal. Die Aktion von YouTube droht uns mit dem Gesetzgeber. Ja, weil das ja auch eine Aktion ist, die nur von YouTube ausgeht, sagen die, ja, irgendwann kommt der Gesetzgeber. Ich meine, das Interessante an der Nicht-Egal-Kampagne ist, dass sozusagen ein Bewusstsein dafür geschaffen werden soll, dass sich die Leute im vorauseilenden Gehorsam anders im Internet verhalten. Und sonst kommt natürlich der Gesetzgeber. Also im Grunde will man damit sozusagen ein Stück weit eine Verhaltenskontrolle einführen bei den Leuten. Also das ist so das Ziel von der Kampagne, damit man sich das Geld sparen kann, viele Moderatoren und Polizisten einzustellen. Also, ich will es auch nochmal sagen, der Herr Maas hat ja auch gesagt, diese Hausdurchsuchungen bei irgendwelchen Leuten vor ein paar Monaten waren als Warnung für die Leute, die Tastaturen greifen wollen. Also da wird auch, in gewisser Weise wird da Terror ausgeübt. Es geht auch um Angst. Ich strafe ein, erziehe 100. Der Mao hat das, Mao, ja. Ja, das hat er auch ganz gut umgesetzt. Also. Ja, aber das Ding ist auch, es gibt ja auch dahinter EU-Programme, die dahinter stehen, und da wird auch ganz deutlich dieser Weg vorgegeben. Da steht dann, man solle ein Bewusstsein bei den Bürgern schaffen, und in Klammern steht da, als letzte Ultima Ratio steht der Gesetzgeber zur Verfügung. Vielleicht hat jemand bei Nichtegal einfach den Entwurf von der EU auch gelesen und hat sich gedacht, gut, da habe ich ja ein Druckmittel. Ja. Weil das ist im Endeffekt, denke ich, das, was dahinter steht. Wenn die, also weil sie müssen ja, also entweder es gibt wahrscheinlich irgendwann Bürgerkrieg, das halte ich für wahrscheinlich, oder sie müssen es irgendwie schaffen, die Opposition komplett mundtot zu machen in Deutschland. Ja. Das Ding ist halt, es wäre eine Horrorvorstellung, wenn YouTube sich zu einer Plattform entwickelt, wie es Fernsehen jetzt ist. Wenn sich das durchsetzt, das ist genauso inhaltsloser Schwachsinn ist und genauso einfach nur so politisch korrekt gebürstete Grütze ist, die einfach die, ablenken soll. Das wäre einfach furchtbar. Das ist keine Ahnung. Die Öffentlich-Rechtlichen haben ja jetzt eine ganze Menge irgendwie Kanäle zugemacht. ZDF Kultur und 1 irgendwas und so. Aber dafür haben sie jetzt dieses tolle YouTube-Ding gestartet mit bekannten deutschen YouTubern, Juche, wo dann ein Programm für Jugendliche und junge Leute irgendwie hochgezogen werden soll. Aber wer verdient denn da dran? An dem, wir zahlen Gebühren, davon geht die ARD zu YouTube und macht da Content, statt ihre Infrastruktur zu benutzen, die sie hat, ja, weil sie natürlich die jungen Leute abgreifen will. Aber damit gibt sie unser Geld an Google, damit sie diesen Schwachsinn machen können. Was ist das noch für ein... Also, ne. Ich finde es bekloppt. Ja, und mit GEMA-Gates ist es auch angekommen, wie man hier sehen kann, sogar ungefragt. Ja, genau. Dieselben wie bei... Das ist witzige Trolle auch. Was soll das? Was ist dieser Reflex, immer wenn jemand anderer Meinung ist und der mag noch so sachlich oder irgendwie rüberkommen, ist er sofort ein Troll. Hatten wir ja heute auch wieder. Ich verstehe diese Leute nicht. Hashtag mehr als Deko. Das war dieses Ding, wo wir es gerade gezeigt haben. Also ich verstehe auch gar nicht, wie dieser Zusammenhang herzustellen. Doch, das ist, was ich vorhin gesagt habe. Mehr als Deko ist das gleiche Schicksal widerfahren, wie im Zug passiert und all den anderen Betroffenheits-Hashtags in letzter Zeit. Es haben halt Leute Blödsinn gepostet, wie halt Fotos von Fußballern oder halt dumme Sprüche, ja, so wie es immer ist. Und darum geht, glaube ich, die Diskussion. Also, selbst wenn die jetzt irgendwie meinen, das wäre eine Hassgruppe gewesen, um Frauen aus Computerspielen rauszubringen, was ist dann dieses Trollen jetzt gegen mehr als Deko? Um Frauen in die Werbung reinzubringen oder was? Oder macht halt auch keinen Sinn. Wie soll denn jemand, wie soll man jemanden aus dem Videospielen raustrollen? Oder immer geht es quasi genauso ein Hashtag gewesen wie mehr als Deko. Weil wenn irgendwie so deren Schaltungen überlagern sich dann und dann denken sie, GEMA-Gate wäre ein Feminismus-Hashtag gewesen. Ja, also. Vermutlich, also kann man das ja lesen. Da haben Leute Scheiße reingepostet, bei mir als Deko und bei GEMA-Gate auch, haben sie auch Scheiße reingepostet. Ach, die meinen die Trolle, die GEMA-Gate getrollt haben. Ja, dann ja. Das ist okay, ja, will ich nichts gesagt haben, nicht egal, ihr seid schlau. Ich weiß noch, als ich die ersten paar Mal unter Hashtag GEMA-Gate gepostet habe, habe ich einen Neonazi gefunden, der sich darüber aufgeregt hat, dass hier niemand gegen die Juden wettert und dass es ja gar keine Rassisten hier gibt, und dass er in den Medien gelesen hat, dass das ja alles hier homophobe und rassistische Leute sind und dass sie sich die ganze Zeit nur über Videospiele unterhalten und er das gar nicht abkann und dass sie jetzt raus sind. Ich fand das irgendwie mega lustig. So, keine Ahnung. Ja. Oh, ihr fragt ein Zuschauer oder eine Zuschauerin, Pippi Melson, was ist Gamergate? Da würde ich vorschlagen, du gibst mal Gamergate in 60 Sekunden bei YouTube in die Suchleiste ein und dann erzählt dir Moon Monkey, Mondaffe, was Gamergate ist in 60 Sekunden. Weil das würde hier zu weit führen. Das dauert hier weit länger als 60 Sekunden, wenn wir damit anfangen. So weit sind wir schon mittlerweile. Solche Streams machen für Leute, die fragen, was das GEMA-Gate ist. Ja, das zeigt zumindest, dass wir nicht nur auf einem Bein stehen. Ja. Keine Echo-Kammer hier. Hallo, hallo, hallo. Von wem war das? 10 Jahre Islamkonferenz. Ach so, ja, da hat sich ja eine gute Frau darüber aufgeregt, dass man ja ruhig einen Islamverband haben kann, aber wenn man dann nicht die deutsche Gesellschaft auch einen Schritt zumacht, dass man sich den Scheiß sparen kann. Und ja, den Scheiß kann man sich sparen. War ein sehr interessanter Artikel. Sie hat da keinen Bock mehr drauf. Also man, ja, ein bisschen anpassen, muss halt dann schon hoch sein, so, keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht. Wenn ich jetzt im Iran Urlaub mache, dann will ich mich da auch nicht besaufen, sondern rauche ich da dann Opium. Da tue ich mich halt an die lokalen Gegebenheiten an. Biedern sozusagen, weißt du? Ich weiß auch nicht. Nein, ist böse dahergesagt, Opium. Nein, aber weißt du, keine Ahnung, Mann. Ja, da mit dem Iran, weiß nicht, kommen wir da noch zu, Chris? Hast du da was zum Iran? Thema Schach. Was? Ach so, hatten Schach. Hatten wir da was zu? Hatten wir da was? Ansonsten suche ich noch was raus, aber wir können ja. Also das passt ja gerade, weil Abel das sagt über den Iran. Das ist halt eine ganz interessante Entwicklung. Der Iran hat den Zuschlag bekommen für die nächstjährige Schach-WM. Und ja, wie sich dann rausgestellt hat, sind alle weiblichen qualifizierten Spieler dazu verpflichtet, einen Hijab zu tragen während der Spiele. Und es gibt jetzt auch schon die ersten Spielerinnen, die sagen, nee, machen wir nicht. Was ich durchaus bewundernswert finde. Sie verzichten dann lieber auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft, als sich dieser Geschichte zu unterwerfen. Und ich muss auch sagen, ich verstehe nicht ganz das Konzept von Toleranz, was hier vertreten wird. Müssten nicht die Leute, die hier für Toleranz, für islamische Gepflogenheiten werben und mehr Toleranz, es gibt ja sogar so Leute wie Sachsens Innenminister oder Innenministerin, die fordern, Integration müsse für alle gelten. Die können offensichtlich, die kennen einfach die Bedeutung des Wortes offensichtlich nicht. Ne? Aber das ist, ich finde das krass, dass das halt eine Einbahnstraße ist, weil dann müsste man dem Iran doch genauso sagen können, hier, ihr müsst auch ein offenes Land sein, ihr müsst auch irgendwie sehen, wir respektieren eure Glaubensbrüder hier, also schränkt doch bitte auch unsere Leute bei euch nicht ein. Da müsste doch eigentlich der Weg hinführen, wenn es irgendwie Ruhe geben soll. Wenn wir irgendwann mal wirklich einen Konflikt lösen wollen, aber ich glaube da ja nicht dran, das will jeder nur irgendwie sein Stück haben. Und ich kann den Damen nur applaudieren, die dann nicht nach Teheran fahren. Du Hassprediger, wie kannst du nur? Das ist ja eine eurozentristische, faschistische Kulturansicht, dass du eine Bewertung von einer fremden Kultur vornimmst, dass du das Recht rausnimmst, dass du das wagst zu sagen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist im Iran. Wie kannst du nur? Mensch, Mar. Ich mach das einfach so, ich gucke, wie viele Leute werden in dem Land wegen ihrer sexuellen Selbstbestimmung von einem Dach geworfen oder an Kräne gehängt. Und dann mache ich mir so eine Strichliste. Ah, okay. Also ich habe nur so einen anderen Artikel gefunden über ein Schachturnier in Mainz, wo diverse Iranerinnen dabei waren. Und das wird jetzt hier bei der Taz so nach dem Motto, ja, hier Freiheit und so, weil die ja hier da auch verhüllt sein können beim Schach. Das ist ja kein Handicap. Und deswegen ist es auch bei Mädchen sehr beliebt, steht hier in der Taz. Super. Es waren die ersten Sportlerinnen, die außer Landes auftreten durften. Finde ich gut. Da glaube ich doch fast auch wieder an eine Kampagne. Aber im Moment ist eh Aluhut-Saison. Ne? Der Pay Gap. Ja, aber das ist ja eigentlich auch bekannt. Das ist ja, wird ja oft eigentlich auch benutzt, das Argument. Ja, bei diesen Körpersachen. Also wo du nur mit deinem Aussehen Geld verdienst, so wie beim Pornos und so, ist das ja auch so, dass Frauen viel mehr verdienen. Ich meine, wann habt ihr euch das letzte Mal einen Modekatalog gekauft für Modemagazin mit männlichen Models? So? Nie. Also, und das war nicht die Frage, zuletzt war die Frage. Und da kann man sich dann auch drauf ableiten, warum vielleicht männliche Model, also dass das vielleicht ein Beruf ist, wo halt nicht so viel rumkommt in Sachen Geld. Also so, es interessiert halt niemanden. Also so, ich weiß nicht. Es ist halt kein Markt für. Also es tut mir ja leid, du Schönling da so, aber es ist halt kein Markt dafür. Ja, es gibt schon, das gibt schon einen Markt, aber es gibt halt auch Angebot und es herrschen halt einfach andere Voraussetzungen. Punkt. Das ist die erste und zweite Klasse. Das ist genau wie bei Fußballern. Wenn die Frauen so super spielen würden und so toll wären, dass sie die Männer überflügeln würden, dann würdest du aber sehen, dass die ruckzuck mehr verdienen würden. Würde ja jeder sich freuen, wenn er irgendwie so ein Team hätte, das die Männermannschaften wegbasht, reihenweise. Also bei den Kommentaren würde ich gern mal einfach so einen Auszug haben. Einfach mal so, keine Ahnung, ein paar hundert Hasskommentare, die ich gerne sehen würde. Mich würde es wirklich interessieren, was denn da genau gelöscht wird. Ob dann so Sachen wie, keine Ahnung, ein Pepe mit in SS-Uniform gelöscht wird oder ob, also was denn wirklich da wegkommt, weil ich denke mir, das, also 100.000 finde ich als Zahl schon heftig. Also ich weiß nicht so genau. Also 100.000 ist das schon gut. Also 3.000, ich meine, der 3.300 Beiträge pro Tag, oder sehe ich das falsch? Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Facebook-Einträge wird es in Deutschland geben am Tag. Das müsste man, steht das im Artikel, das als Vergleichsgröße, aber also 3.300 Nazi-Dinger könnte ich mir schon vorstellen, dass das an guten Tagen rumkommt. Ja. Also auch wirklich Sachen, wo dann, egal wie man dazu steht, das Gesetz greift. Ja, also wie gesagt, da wäre ich einfach mal sozusagen interessiert, da würde ich gern Mäuschen spielen, um zu sehen, was denn da wirklich rauskommt. Wenn du jetzt IS-Propaganda hast und keine Ahnung, ein Screenshot von den Protokollen der Weißen von Zion oder so, ja, meine Güte oder so, aber also es würde mich einfach nur interessieren, ob das dann tatsächlich Hass-Content ist oder nicht. Also, ach, guck mal, laut einer Bilanz der Organisation Jugendschutz.net löschte YouTube 96% und Facebook 84% der Beiträge, wenn die Organisation diese selbst meldet. Wie? Taskforce-Mitglieder melden? Ja. Melden Sachen und die werden dann bearbeitet, aber haben die uns nicht die ganze Zeit erzählt, wir zensieren nichts? Wir beurteilen nichts? Nee. Aber sie haben offensichtlich direkte Leitung, rotes Telefon zu YouTube und Facebook, um Sachen löschen zu lassen. Was von beidem stimmt denn jetzt? Das ist wie die Aussage, es gab keine automatisierte Weitergabe von Daten an die NSA. Ja. Da musste jemand jeden Tag auf den Knopf drücken. Ja, genau, oder auf deutschem Boden wird nichts abgezweigt. Ja, das ist echt der Hammer, oder? Ja. Das haben sie doch die Woche noch, hat das doch noch einer erzählt wieder. Wir sind nur das und das, wir haben da nichts mit zu tun. Wir machen nie was in der Richtung, keine Zensur und so. Gott, ja, die haben privilegierte Accounts. Wir hatten uns das ja letzte Woche schon angeguckt und da stand das ja quasi auch schon so drin, dass diese Leute da irgendwelche Trusted Reporting-Leute sind. Ja, das wäre dann YouTube Heroes, geht ja auch in die Richtung. Ne? Die helfen sich dann da wieder raus mit diesem... Mit diesem Umdrehen von wegen, dass sie sich so sagen, wir reporten das ja nur, aber wir entscheiden ja nicht, was letztendlich gelöscht wird, das entscheiden ja andere. Aber wenn die da 100.000 Sachen da melden, dann können die mir nicht erzählen, dass die dann da zweimal hingucken und sich überlegen, ob das wirklich stimmt, sondern die hauen das einfach weg. Ich habe nur die Liste mit den Kommunisten im Stadtviertel geschrieben. Verhaftet haben die dann die anderen und geschlagen hat die noch jemand anders. Ja. Also ich habe damit nichts zu tun. Genau, ich habe ja nur gesagt, wo sich die Juden verstecken, aber ich habe ja nichts mit denen angestellt. Ja, ich habe die Leute in Zug verfrachtet, aber ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich weiß auch gar nicht, wo der hingefahren ist. Und hier brüsten sie sich ja dann auch noch damit, dass das 96% hier waren und da nur 84, so nach dem Motto, ja, hier ist aber noch Potenzial, hier, wir haben das gemeldet und ihr habt nichts gemacht. Weil also so herumgedreht ist es dann wieder zu wenig. Ne? So ist es dann wieder zu wenig und noch nicht genug gemacht und andersrum gedreht ist es dann wieder genau richtig, weil wir melden das ja nur, wir löschen ja nicht. Also und dazu dann den Spruch vom Mars, es wird noch viel zu wenig gelöscht als Garnitur obendrauf. Und das Falsche. Wahrscheinlich Linksradikalismus, Whataboutism, Kinderkram, Anetta, hallo. Der Mars sollte sich löschen. Der Mars steht nicht im Zenit, so viel ist sicher. Der Mars ist voll. Ach ja. Ja, hier, also die Tech-Companies, also da hatten ja auch den, glaube im vorherigen Stream den Artikel Facebook ist wie Crack, und da wurde ja auch erwähnt, dass ja die Tech-Companies, dass die ja zwar ein PR-Department haben, aber dass sozusagen die Leute selber, die im Unternehmen involviert sind, halt absolut keine Informationen nach draußen tragen, und das war halt schon so eine ein Arbeitsklima herrscht, wo das überhaupt nicht in Ordnung ist, dass du nur irgendwas an irgendwen weitergibst, wenn das nicht, also wenn das nicht übers PR-Department kommt, dann hast du es Maul zu haben, wenn du bei Facebook arbeitest. In Italien nennt man das Omerta. Und ich fand halt einfach nur so das interessant, dass dann unser Konstantin Schreiber, dann weißt du, auch. Das ist auch ein super geiles Foto hier, ne? Also ich gehe, wie, was würde wohl passieren, wenn ich hinter Annetta Kahane hinterher renne, mit so einem schön verpackelten Foto hinterher? Annetta Kahane will nichts wissen von dem Geld, was ihre Stiftung verleiht, oder diesen ganzen Verstrickungen da, will sie nichts von wissen. Was interessiert ja, also, diesen Typen, welche Leute da irgendwas auf seiner Plattform da irgendwie erzählen? Du hast auch so schon lichte Haare, so ein bisschen wie Abel. Ich glaube, du wirst sowieso niedergeschlagen, sobald du in 50 Meter Entfernung von der auftauchst. Ja, wahrscheinlich. Ja. Sie haben so Angst, dass ich ihre roten Locken abschneide und mir selber anklebe. Oder? Aber Chris, nee, aber ist das ein guter? Für den bösen Rechten, der sie ja wegen ihrer Religion verfolgt. Aber nur das... wegen ihrer Religion und weil sie eine Frau ist. Ja, auf jeden Fall. Also, aber das mit dem verwackelten Bild, das ist ein guter Punkt. Das, weißt du, hier flüchtet jemand. Verwackeltes Bild dazu. Ja, ja, Konstantin, Alter, fick dich, Mann. Ohne Spaß. Also, dabei ist das doch seine Verantwortung, was die Leute da sagen auf seiner Seite. Das ist so unglaublich wichtig. Und er entzieht sich der Verantwortung. Also, ein Freund von mir ist Fotojournalist. Und ich sag dir, der würde dieses Bild nicht veröffentlichen, es sei denn, es ist vielleicht Bigfoot drauf oder so. Aber wenn der nur irgendein Politiker oder sowas, dann würde er das nicht veröffentlichen, weil das einfach ein Bild ohne jeden Aussagewert ist, und es ist auch noch scheiße fotografiert. Und ja, es ist für den Arsch. Das hat Aussagewert ist. Wir konnten überhaupt nicht mit ihm reden. Er ist so schnell gegangen. Wir konnten nur dieses verwuschende Bild hier machen. Was wahrscheinlich auch wieder Grütz ist, weil der gar nicht wahrgenommen hat, dass der wichtige Konstantin hinter ihm stand. Konstantin ja, ist der Beste. Und hier ist auf jeden Fall auch nochmal diese Grafik von User-Flagging und privilegierter Meldung. Und da steht ja halt, also bei Facebook gibt es wohl keine privilegierte Meldung, aber bei YouTube und bei Twitter gibt es privilegierte Meldung. Und Twitter hält hier wohl sehr viel von der privilegierten Meldung. Ja, da sitzt dann unsere Femsock-Clique und die, wie heißt der, Blue Whale sitzt dann bei uns im Trust and Safety Security Council auf Gehirnspastikern. Alter, ohne Spaß. Weg. Es ist, weißt du, wir müssen löschen und wir müssen machen und wir müssen tralala, und wisst ihr was, wo das hinführt? Das nächste Mal, wenn irgendwo ein Konflikt ist und die Leute keinen Bock haben, in den Krieg zu ziehen und sagen, wir wollen keinen Auslandseinsatz, dann sag mal, das sind Hasskommentare. Wenn du den Leuten verwehrst, dass das eine humanitäre Gefahrensituation ist, wir müssen da unbedingt einen Einsatz machen. Und dann kannst du damit nämlich auch politische Opposition rauslöschen. Darauf die zersetzerischen an die kommunistischen Umtriebe. Es gibt ja auch schon von der EU, gibt es ja auch schon Papiere, die ja direkt darauf eingehen, dass du ja Counter-Terrorism, und deswegen brauchst du die Löschmöglichkeiten und auch um humanitäre Einsätze besser umzusetzen. Also die Papiere gibt es schon. Es ist einfach nur so, keine Ahnung. Sie haben ja jetzt auch den Text geändert von dem Lied. Die Gedanken sind weitgehend frei, heißt es jetzt. Ja. Die Gedanken sind frei, solange wie privilegierte Melder sie nicht melden. Das passt aber nicht so gut auf die Musik. Ja, so also muss sich die Musik halt ändern. Da müssen sich die Rhythmen mal der politischen... Ja, ist 2016. Was soll das eigentlich? Vielleicht sowas mit Trommeln aus Afrika und so. Oder, wie heißen die Dingers hier aus Indien? Ich werde alt, ich vergesse alles. Das ist gut. Dann gehen wir zur Freiheit über. Ja, wie sieht es denn aus mit der Freiheit in Deutschland? 4% der Deutschen hatten, also plus 4% der Deutschen haben das Gefühl, dass sie öffentlich nicht ihre Meinung sagen können und sich besser vorsichtig zu verhalten haben und dass wir allgemein weniger gefühlte Freiheit haben und ja tatsächlich auch da viel gemacht wird, um dem Gefühl zu entsprechen, dass es auch tatsächlich eingeschränkt wird. Also ich keine Ahnung, die Studie, die wird immer mal wieder rausgegeben, natürlich regelmäßig, und die hat dann auch schöne Grafiken mit dazu, aber sozusagen die Quintessenz ist, dass in dieser repräsentativen Studie herausgekommen ist, dass die Leute Angst haben, ihre Meinung zu sagen und dass das mehr Menschen werden. Also, wobei das natürlich, muss ich an der Stelle auch sagen, so arg ich die No-Hate-Speech-Kampagne nicht mag und nicht egal, also Hashtag nicht egal, nicht mag. Selbst mit diesen Kampagnen haben wir eigentlich eine relativ gute Meinungsfreiheit. Man muss den Kampagnen trotzdem entgegenwirken, weil sozusagen nur was woanders schlechter läuft, das ist keine Entschuldigung, dass man jetzt hier Artikel 5 auch unterhöhlen und zerschlagen muss. Aber ja, seid wachsam und merkt euch die Gesichter gut. Artikel 5 und so. Das ist wichtig. Mal ein aktueller Zwischenruf. Der Orban ist in Ungarn mit seinem Referendum gescheitert, hat nicht die nötigen 50% Wahlbeteiligung auf die Beine gebracht. Damit gibt es erstmal kein ungarisches Nein zu Zwangsumsiedlung von Flüchtlingen nach Ungarn, als wenn die da lange bleiben würden. Ich meine, weiß doch auch jeder, dass das, wenn nur für kurze Zeit irgendwie funktionieren würde. Und dass die danach in andere Länder auswandern werden, wo ihnen weniger Unfreundlichkeit und mehr wirtschaftliche Aussichten irgendwie. Schweden und Deutschland. Ja. Das dauert noch ein bisschen, bis die sich auch nach Ungarn und so, bis die sich überlegen, dass da vielleicht auch Leben möglich wäre. Weil jetzt sehen die erstmal die Westbänder und wollen halt dahin. Ich meine, Portugal wollte doch auch so, hatten am Anfang gesagt, so, glaub, was war es, 10.000 oder so, haben sie direkt zugesagt, dass sie es aufnehmen wollen. Und dann kamen 126 Flüchtlinge an in Portugal und von diesen 126 sind irgendwie noch 17 oder so da. So in Portugal. Und die Grafik, die der Chris da gerade hat, ist natürlich auch bitter. Ja, genau, das ist die Grafik. Also wie sich die gefühlte Meinungsfreiheit entwickelt. So. Also, vor allem der Anstieg seit 2014 ist gut. Das ist die Hälfte, mehr als die Hälfte von dem, was das insgesamt gemacht hat. Und das ist halt auch gefährlich. Also es ist, man hat ja auch nicht unbedingt das Gefühl, frei seine Meinung äußern zu können. Das wird ja immer umgedreht von der Gegenseite oder von den Progressiven oder den Linken. Natürlich weiß ich, dass ich meine Meinung äußern kann, aber ihr Deppen tut so, als gäbe es keine gesellschaftliche Ächtung. Ja? Und ihr arbeitet daran, so ein System zu installieren, dass die Leute, die eine andere Meinung sagen, gesellschaftlich geächtet sind. Und das ist ja totalitär. Ich mache die Regeln und ich kann Leute ausschließen aufgrund ihrer Gesinnung. Hört sich für mich total narrensicher an. Ja, also niemand hat die Absicht, eine Gesinnungsdiktatur zu errichten. Ja. Da werden wir nächste Woche noch einen Sonderstream haben, wo es ein paar sehr interessante EU-Papiere gibt zu Sachen Gesinnung und es gibt Volkserziehung. Die feministische Camps vorschlägt in Schulen und das umsetzen will, also Zwangscamps, damit man mehr Einblick in die feministische Weltsicht hat. Also nur so nagelt die Vernunft in das Volk. Ja, also nur so ein Vorschub. Ja, die Grafiken sehen nicht schön aus. Neue deutsche Organisation. Oh mein Gott. Ja, das ist auch so ein wunderbares Papier. Die neuen deutschen Organisationen. Wir hatten ja Pegida und wie hieß nochmal der ehemalige Bundesbankler? Der, Deutschland schafft sich ab. Der Sarrazin. Ich hätte beinahe Wagenknecht gesagt. Nein. Auf jeden Fall aufgrund von Pegida und Sarrazin und AfD haben sich die neuen deutschen Organisationen gegründet, was dann die neuen deutschen Medienmacher sind. Deutscher Soldat e.V., wo sozusagen dass sich Migranten organisieren und zeigen, was sie so machen und worauf sie achten wollen und was man denn so machen kann, damit Deutschland bunter und offener wird. Und wir hatten einen Kongress am Anfang vom Jahr und das sind viele Organisationen mit dabei, die wir auch schon hier besprochen haben. Und wir haben ja hier zum Beispiel schon POC-Schülerinnen brauchen Safe Spaces. Ja, also darf ich nochmal kurz, das ist hier fängt ja schon mal direkt mit kaputt an. Rassismus in Deutschland und dann kommen sie hier mit Jung Muslimisch Aktiv und Islam e.V. Ja. Also das reicht ja schon mal. Und ich finde auch lustig, dass diese Initiative Schwarze Menschen hier ISD heißt. Auch nett. Ja, dann ist es auf jeden Fall... Rassismus muss auf allen Bildungsebenen Pflichtthema werden. Postkoloniale und migrantische Narrative. Wo haben wir denn die Türkei kolonialisiert? Das Interessante ist halt... Generell im islamischen Raum. Wo haben denn die Deutschen den kolonialisiert? Also die Türken haben Ungarn kolonialisiert und da gibt es immer noch Leute, die davor Angst haben, dass das wieder passiert. Deswegen ist da auch die Stimmung so schlecht. Aber so historische Zusammenhänge sind schwer. Genau wie das Griechenland bis ins 19. Jahrhundert von den Türken besetzt war und dass die Griechen deswegen keine muslimische Einwanderung wollen. Das wird einfach mal vergessen. Ja. Ich meine, in dem Papier, also da stehen sehr viele lustige Sachen drin, wie zum Beispiel, dass man aufs Kultusministerium, dass man da Einfluss nehmen möchte, dass in einen Bildungsplan... Mehr Studien, die Fälle von strukturellem Rassismus auswerten. Mehr also Geld. Vor allen Dingen nicht herausfinden, ob es das gibt oder so, oder erforschen, ob das ein schlimmes Problem ist oder so, sondern Studien, die diese vorgefertigte Analyse, die wir haben, feststellen. Ja, also und ganz ehrlich, in Deutschland, es gibt keinen strukturellen Rassismus. Also den gibt es hier nicht. Du hast auch tatsächlich Rassisten, Neonazis, du hast manchmal eine kleine Mikroaggression, dass dann jemand vielleicht einen blöden Kommentar macht, der dir sauer aufstößt. Da solltest du dann aber auch eine Micro-Reaction haben, aber strukturellen Rassismus, nein, gibt es nicht. Meinen die hier mit Decoded, diese MTV-Sendung? Ja, meinen sie, Decoded, ja. Oh Gott. Und ich meine, manche Leute werden jetzt rufen, ja, NSU, ist das nicht strukturell? Nein, das ist nicht. Nee, der Verfassungsschutz macht, also da kann man sich die anderen Fälle angucken mit den Bomben. Bauern, wo man dann Informanten in Saudi-Arabien hat, die mit den Leuten, die in Deutschland einen Anschlag machen wollen, Kontakt haben. Also da muss man sich einfach nur die Geheimdienstarbeit genau anschauen und sehen, dass die halt einfach nur versuchen, Informationen zu bekommen und sehr nah an den Leuten dran sind und sozusagen die Spezies überwachen wollen, die halt tatsächlich richtige Terroranschläge machen wollen. Das ist kein struktureller fucking Rassismus. Rassismus, was die hier verstehen als Vorbehalte gegenüber dem Islam, muss stärkere rechtliche Konsequenzen haben. Ja. Ein eigenes Narrativ muss entwickelt werden, das nicht das der Mehrheitsgesellschaft übernimmt, von den Rändern für die Ränder. Ja, Ränder, das ist immer gut, da sammeln sich auch immer die vernünftigsten und die am wenigsten durchgeknallten und so. Am besten wäre es vielleicht, wenn die Mitte zusammensteht, nämlich die Leute, die hierher gekommen sind aus anderen Ländern, die auch keinen Bock auf Gewalt, Kriminalität und den ganzen anderen Rattenschwanz haben, den wir kriegen werden, wenn wir weiter in diesen Parallelgesellschaften leben. Teilhabe heißt mit uns und nicht für uns. Ja, erklärt das mal unseren Freunden von und sie wollen keine Frauen in den Computerspielen haben. Ja. Oder die sich nicht an sie richten. Die müssen sich an Frauen richten, ansonsten haben die da keinen Platz und werden die ausgeschlossen. Und wie die Soziologin vorhin meinte, so Islamkonferenz, wenn man nicht auch auf die Gesellschaft zugeht, hat das keinen Sinn. Und hier tut man dann irgendwie... Wie können wir die Teilhabe von Geflüchteten in der Gesellschaft gewährleisten? Gewährleistet doch vielleicht die Teilnahme aller Bürger an der Gesellschaft. Ja. Nicht ständig nur dieses, aber der ist braun und der ist gelb, aber der ist weiß. Das ist doch Scheißdreck. Ah, ja. Heute das haben wir echt nur Dreck. Richtig das Zeug, was mich echt wütend macht, weil das ist doch, das ist nur gegeneinander, immer gegeneinander. Ah. Die sollen eine Datenbank aufbauen. Hm. Irgendwie, das steht inzwischen auch in jedem zweiten von diesen Entwürfen, dass Datenbanken aufgebaut werden müssen. Ja, Datenbanken aufbauen heißt eigentlich, ich kenne mich mit dem Thema nicht aus, kann mal jemand Infos sammeln, weil ich kenne mich mit dem Thema nicht aus. Das heißt für mich eine Datenbank aufbauen. Keine Ahnung. Da stehen bestimmt nur Bundesliga-Ergebnisse drin. Ja, aber weißt du, so, keine Ahnung. Es wird jedes Mal gefordert, wir brauchen eine Datenbank, weil ich habe nicht keinen Bock, mich in das Thema einzulesen. Kann das jemand hacken, damit wir wissen, in welche Lager wir dann kommen? So, ja, das wüsste ich gern vorher. Die Geflüchteten sollen potenziell eine Chance wahrgenommen werden. Ein Kampagnenvorschlag wäre, hier kommt eure Rente. Also mein Vorschlag ist, dass du als Flüchtling kein Migrant bist. Punkt. Das ist keine Ahnung, du bist geflüchtet und du migrierst nicht. Du bist ein Flüchtling. Es wird immer wieder vermischt. Also die Leute, die haben Probleme, Migration und Migration und Flüchtling und Asyl auseinanderzuhalten, geistig. Das kriegen ja, die Leute aber das ist doch auch, gewollt. Dieses ständige Durcheinander in den Medien und dann wird wieder gesagt, Flüchtlinge ist abwertend, du musst irgendwie das sagen und Geflüchtete, weil Linge ist ja schon abwertend, so wie Vierlinge oder Drillinge. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe so wie vieles nicht mehr. Weg mit der Integrationspolitik. Deutschland. Eher mit dem Bürgerkrieg. Juhu! Deutsche Soldat TV, das ist, wo wir dann Leute haben, die halt nicht, also neue Mitbürger, die dann sich beteiligen an Einsätzen. Also da haben wir dann eine, wie soll man sagen, eine Bannerin. Die angestellt auch sind bei der Bundeswehr. Leute mit Migrationshintergrund, die bei der Bundeswehr angestellt sind. Sozusagen. Ja, kommunales Wahlrecht für Drittstaatenangehörige. Ach, Viertstaatenangehörige! Soll man doch nicht so. Wir haben's was ist mit den 5 Staaten angehört? Oh, es tut mir leid. Also wie Tomate schon meinte, wir sollten uns für das Wahlrecht für alle Menschen des Staates Indien einsetzen. Das würde also unserem Parteiensystem gut tun. Dann hätten wir endlich mal wieder mehr Wahlbeteiligung. Von Kulturbetrieben und des öffentlichen Dienstes in der Personalwahl. Ach, auch noch eine Quote am besten vielleicht, ha? Also ich bin der Meinung, die Engländer sollten immer unbedingt darüber abstimmen, ob Deutschland in der EU bleibt. Wer ist noch dafür? Ja. was bedeutet zum Beispiel, wir können Bundesbürger sein, aber vielleicht einfach weniger scheiß Identitätspolitik und Spalterei von der Gesellschaft machen. Das wäre eine Idee, was hier wäre. Beispiele und Vorbilder schaffen, lernen von Kindern. Kinder, die machen was. Wie doof kann man denn sein? Ja. Kinder hauen sich auf die Fresse, Kinder gründen Banden, Kinder spielen sich Streiche. Nein, wir sind nicht naiv. Das ist nicht naive Gutmenschen und so weiter und so fort. Lernt von den Kindern. Ja, und also den Blumen. Die Spiegelzellen im Gehirn, also der Teil, der sozusagen für einen guten Teil von der Fähigkeit, Empathie zu empfinden, abhängt, der entwickelt sich so zwischen dem 11. und 13. Lebensjahr für Mädchen und zwischen dem 12. und 16. Lebensjahr für Jungs. Und bevor das passiert, kannst du sozusagen, wenn du jemandem wehtust, tut es dir also weniger weh, also du kannst weniger das Leiden von einem anderen Menschen erkennen. Also eigentlich sind Kinder schon jetzt nicht unbedingt die besseren Menschen, wenn sie tatsächlich die Gehirnzellen nicht besitzen, die für Empathie verantwortlich sind. So, ich keine Ahnung, aber wer weiß das schon genau. Also ich will auf jeden Fall, also meine Nichte, die sollte sich um TTIP kümmern, die würde das organisieren. Also ja, sag mal, Ewe, wie ist denn das Integrationsministerium Baden-Württemberg? Wie funktioniert denn das? Das ist wunderprächtig. Also das ist, es ist das ein starkes Ministerium? Ja, ein starkes. Ich finde es halt auch irgendwo interessant, dass du irgendwie sehr lange irgendwie integrationsmäßig nichts machst und jetzt irgendwie drehen sie alle durch und wollen da Geld hinklatschen. Also meine Frau war in der Lage, das auch so hinzubekommen, ohne extra Kurse. So, das braucht einen prägnanten Titel. Mein Kampf um die Gesellschaft vielleicht. Ja, also. Oh Mann, ey. Und ich meine, weißt du, wenn du dir vornimmst zu sagen, ah, ich will jetzt nach Deutschland kommen, dann hast du ja vorher auch schon ungefähr eine Vorstellung, wie zum Beispiel, das ist anders wie mein Heimatland, wir haben jetzt da keine kommunistische Partei, das nehme ich dann wahr. Also weißt du, ich finde das dann in Ordnung. Also, oder ich habe keine Scharia, aber wenn ich Scharia will, dann kann ich ja auch woanders hingehen. Also, weißt du, Ministerien-Campus-Rassismus. Neue Narrative braucht das Land. Bildungspolitik next level. Neue Narrative braucht das Land. Merkt ihr es noch? Und ich meine, neue Märchen braucht das Land. Neue Geschichten vom Kaisers neuen Kleidern. Das ist doch echt. Also, wo sind wir denn? Alle schlauen Leute können den Campus-Rassismus sehen. Warum kannst du denn den Campus-Rassismus nicht sehen? Hallo? Ja. Und Emine Aslan hat sogar drüber geblockt. Lies es doch einfach. Educate yourself, Shitlord. Boah, ey. Lehrperson. Ich glaube, ich habe das falsch geschrieben. Ich schreibe immer mit 2 E. LehrerInnen das ist ja ein geiles Wort. LehrerInnen aus und Fortbildung. Was soll eigentlich, was ist der qualitative Unterschied zwischen Sternchen und Bindestrich beim Innending? Ja, das Bindestrich-Gap-Ding hatte irgendwie ein anderes politisches Ziel als das Sternchen-Ding. Das Gap-Ding war irgendwie für Frauen und das Sternchen-Ding ist für alle, die auch nicht Frauen sind. Intersektionalität, also, ja. Und das andere sind dann die TERFs sozusagen. Erziehungsperson. Warte mal, das ist doch interessant, Erziehungsperson. Bitte geh doch da nochmal hin. Verkrustete Strukturen, erschwerte Zugänge zur Ausbildung, Rechtsextremismus in der Mitte der Gesellschaft, sozioökonomisch abhängiges Bildungssystem, Föderalismus. Per Definition ist Rechtsextremismus nicht aus der Mitte einer Gesellschaft möglich. Ja. Das ist per Definition. Doch, macht bei das Deutschen Sinn. Schon, bei Deutschen schon. Da sitzt das im Stammhirn. Das ist auch überhaupt keine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, ihr Arschlöcher. Nein, das ist einfach nur ein dummes Vorurteil von euch. Ja, also. Was als Herausforderung wird gesehen, der Föderalismus. Das ist irgendwie ein Konzept, das wir uns ausgedacht haben, damit wir eben nicht zentrale Strukturen haben, die ein Trottel übernehmen kann, der ein paar Panzer durch die Stadt schicken kann. Weißt du? Das ist kein Hindernis. Da muss man mitarbeiten, das haben wir extra so eingerichtet. Das ist wie, wenn ich ab und zu mein Virusprogramm updaten muss. Ja, das nervt dann auch einen Moment, aber... Den Leuten. Na, das ist ja auch halt eben so ein bisschen das Ding. Also die Sachen, die einen tagtäglich irgendwie betreffen, mit wann fährt die Straßenbahn los und so ein Zeug, die müssen halt auch irgendwie vor Ort dann entschieden werden. Genauso wie halt eben... Naja gut, hier geht es ja um Bildung, glaube ich. Das wollte ich ja gerade sagen halt eben. Also sowas, das ist halt immer besser, wenn das lokal ist. Also ich habe früher auch viel drauf geschimpft und fand es komisch, dass es in Deutschland so viele verschiedene Schulsysteme gibt. Aber ja, auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob ich das alles so geil finde, was in anderen Schulsystemen so passiert, ne? Ja, ich meine, eine Stadt wie Berlin mit der Schwemme von Fachkräften, da kann man den Schulstandard auch mal runtersetzen, damit die Fachkräfte nicht... Ja, das zum Beispiel. Auf der anderen Seite gibt es in Berlin auch so Sachen wie den Religionsunterricht vom humanistischen Verband, ne? Diese Alternative wenigstens, was dann wieder ein bisschen besser ist, aber also würde ich zumindest so sehen. Ja. Also ich finde das schon gut, wenn viele Sachen halt eben auch irgendwie auf regionaler Ebene noch entschieden werden können, auch wenn es dann da unterschiedliche Sachen gibt. Also alles, was jetzt nicht mit unseren Verstrickungen in andere Staaten und sowas zu tun hat, das kann man ruhig auch auf Landesebene machen. Also Gerade was so direkte Demokratie angeht und so, sind zum Beispiel die Stadtstaaten auch ganz stark. Ne? Da kommen solche Sachen dann auch leichter mal durch. So Volksentscheide, sowas wie Olympiabeteiligung von Hamburg und so. Ne? Und wenn das alles nur irgendwo in so einem zentralen Gremium von Leuten, die da nicht wohnen müssen, die mit den Konsequenzen nicht leben müssen, entschieden wird, dann ist das natürlich auch wieder ein Nachteil. Und unten geht es genauso orwellmäßig weiter. Reformierung von Lehrer und Reformierung von Lehrerinnenfortbildungen, Pflichtbestandteile zu definieren und lebenslanges Lernen zu fordern. Außerdem wird ein Diversitätsfahrplan als Instrument und die Aufhebung des Kooperationsverbots der Bundesländer gefordert. Da muss man sich mal vorstellen, die kommen also hierher oder sind hier geboren und sind sich schon darüber bewusst, dass es hier eine Mehrheitsgesellschaft sind und so, aber trotzdem stellen sie sich rotzfrech hin, ja, und sagen, das müsst ihr aber alles ändern. Das ist, als würde ich in die Türkei kommen und sagen, hier, Alter, ist ja alles schön und gut, aber nehmt doch mal die Kopftücher ab und so und macht ihr das mal anders und diese Minarette stört mich auch irgendwie, baut die doch mal ab. Was soll das? Ich erkläre doch auch anderen Ländern nicht. Das kannst du ja sagen, aber solange wie es da keine Leute gibt, die sagen so, ja, hier, und wir wollen zwar hier aber auch politischen Einfluss haben und das alles durchsetzen, weil es muss alles geschehen. Ja. Wir sind die Neuen. Wir sind die Neuen, wir machen das jetzt hier mal. So funktioniert Demokratie nicht, so funktioniert Gesellschaft nicht und so funktioniert friedliches Zusammenleben nicht. Dazu gehört, dass man aufeinander zugeht, miteinander eine Lösung findet und nicht dumm Forderungen rausblökt und dafür auch noch gestopft wird von der Politik. Ja, Schulbücher ändern, klar. Ja, also das fand ich noch das Beste. Strukturen der Bildungs... Wollen Sie das Gymnasium abschaffen, oder was? Ja, weil das ist rassistisch. Wahrscheinlich, oder? Ziel sollen also rassismuskritische Bildungsinstitutionen sein. Wo, in welchem... Was soll das? Warum ist Schule auf einmal mehr Propaganda als Bildung? Frankfurter Schule. Jetzt komplett dann... Also ich weiß noch gar nicht, wo der Unterschied ist. Als Strategien wurden Austauschprogramme, um eine größere Kohäsion von verschiedenen sozioökonomischen Milieus zu erzielen. Wie, sollen die Leute dann mal in Marzahn wohnen, die sonst in keine Ahnung, Weidmannslust wohnen oder was? Ja, es ist komplette soziale... Wie baue ich mir eine Gesellschaft? Ja, Zersetzen des Alten... Ja, hier, wie hieß das bei Silverstring Media damals? Building a new thing from the bomb oder so. Das ist... Heute ist echt zu viel Triggerzeug. Ich muss gleich meine Blutdruck drehen. Aber was halt das Ding ist, es schwingt jedes Mal die Anschuldigung mit, dass... Deutschland ist rassistisch. Die Mitte ist rassistisch. Deutschland muss sich mehr hier und da engagieren. Deutschland dies, Deutschland das. Die Deutschen und die Mitte und tralala. Wir haben 17 Millionen, also etwas mehr wie 17 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Das heißt, dass ein Elternteil einen nicht-deutschen Pass hat. Und sobald du dann sozusagen ein Kind selber hast, wenn du hier geboren bist, dann kannst du wählen, kann es dann auch deutsch sein oder nicht. Und mit dem hohen Anteil würde ich schon fast sagen, also wo soll denn der Rassismus herkommen? Also wo gibt es denn noch? Also du hast dann bei den 18-Jährigen, da ist dann jeder Dritte in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Da findest du doch gar nicht genügend Leute, mit denen du rassistisch sein könntest. Also so keine Ahnung, so wann kann man sich das sparen, diesen ständigen Dauervorwurf von, guck mal, was ihr da macht. Ja, wir nehmen doch auf, wir tun uns die Schule teilen, wir wollen doch hier Bundesbürger miteinander sein. Kann ich mir dann das dann endlich mal nicht mehr anhören, diesen latenten Rassismusvorwurf, weil mein Land halt auch eine Geschichte hat. Ich finde es ekelhaft. Also mir hängt es richtig zum Hals aus. Also, keine Ahnung, Mann. Ausnahmslos. Ja, Bereich Mann. Wissenschaft. Wer darf nicht forschen? Worüber wird nicht geforscht? über Intelligenzunterschiede zwischen... Das ist eins zu eins Campusrassismus, ne? Das war ja dieses, ja. Oh, warum sind meine Bücher nur über alte weiße Männer von alten weißen Männern etc.? Wo ich damals schon gesagt habe, es könnte dran liegen, dass du hier in einem Land wohnst, wo die Mehrheit der Bevölkerung weiße Menschen sind. Und dass Männer früher halt irgendwie eine andere Stellung hatten als heute. Sorgt ja. dafür, dass viel Literatur von weißen Männern ist. Ja, ist so. Und was heißt der eigentlich immer nur weiße Männer? Also war das jetzt ein Anglosachse, hier ein Germane oder ein Slave? Also ich finde es hier schon ziemlich verallgemeinernd. Also ich fühle mich da gekränkt und so. Also, ja, aber die sind auch so doof, weißt du? Es gibt ja jetzt diese Kontroverse, anderes Thema, selbe Richtung. Diese von wegen Tim Burton hätte nicht genug schwarze Leute in seinen Filmen gehabt. Mal wieder so eine typische Pseudodiskussion. Und ich habe eine Sekunde nachgedacht, dann ist mir Pam Grier eingefallen in Mars Attacks als völlig resolute, souveräne, schwarze Singlefrau, die ihren beiden Söhnen irgendwie beibringt, wie sie sich zu benehmen haben und der ganze Bus applaudiert. Ja. Und ich dachte mir so, ey Leute, ihr wollt immer irgendwas erzählen, dass es da so schlimme Sachen gibt, aber hier zeige ich euch mal die Fakten. Auf jeden Fall, wie diese Deutsch-Plus-Initiative hier wohl am Grundgesetz rumwursteln und da irgendwelche neuen Sachen hinzufügen, damit sich dann andere Leute darauf beziehen können. Ja, vor allem Deutsch-Plus. Sie wollen, dass Deutschland ein Einwanderungsland wird per. Das ist es, was sie fordern. Sie fordern, dass das Einwanderungsland der Verfassung hinzugefügt wird. Wie gesagt, so hier, wir finden es hier ganz gut und wir würden gerne noch alle unsere Freunde holen. Ist das okay? Wir verankern das kurz in eurer Verfassung und dann haben wir gemeinsam ein neues, plurales, buntes Deutschland. 17 Millionen, wir sind doch bereits Einwanderungstralala-Geschiss, Alter. Was? Ja, und das müssen wir uns nicht noch vorne draufschreiben. Genau, vor allem gibt es nicht noch mehr Muslime hier, guck mal ins Grundgesetz. Ja. Bildet eine Forderung nach Assimilation, die das Fremde nicht wahrnehmbar macht. Seid ihr bekloppt? Seid ihr echt so dumm, dass ihr behauptet, wir würden, ich meine, wir Deutschen gehen in Pizzerien und gibt's griechische Restaurants und Dönerläden und China-Läden und keine Ahnung, da gehen wir überall in Essen, weil wir ja fordern, dass sie sich assimilieren. Ne? Da ich bestelle im China-Restaurant immer Schnitzel. Ja. Und die gucken mich immer an wie ein Auto, sage ich dir, Leute, ihr habt euch anzupassen, ihr Arschlöcher. Ja? Es ist so, da werden Strohmänner, ich weiß gar nicht, wo lagern die Strohmänner? Die müssen Hallen haben, wie in Indiana Jones hier. So. Schiebt die Strohmänner in die Halle, da stehen schon ein paar. Oh Mann. Und ich meine, weißt du, assimilieren, ja, das heißt Grundgesetz. Da kannst du dich mal assimilieren. Lern das bitte in- und auswendig. Wenn es damit hapert, ja, fick dich, verpiss dich, Alter. Damit also ist natürlich es kolonialistisch. Nein, kolonialistisch wäre, wenn wir mit dem Grundgesetz in die Türkei gehen würden und sagen würden, das gilt jetzt hier, das wäre kolonialistisch. Lernt doch die Sprache, wenn ihr hier mitmachen wollt. Echt. Ich meine, wenn ich nach China ziehe, dann muss ich mich auch dran gewöhnen, dass die kommunistische Partei immer recht hat. Ja, keine Ahnung. Ist halt so. Mach doch, ich meine, wir sollten es eigentlich auf Türkisch übersetzen, ein bisschen verändern und irgendwie als die Türkei weitergedacht an Erdo schicken und gucken, wie er reagiert. Wir haben uns gedacht, wir sind Freunde der Türkei und haben uns hier mal Gedanken gemacht. Wir dachten, wir schicken dir das mal. Guck dir das doch mal an, vielleicht der wird uns sicher einladen und die Sachen alle umsetzen, denke ich. Läuft ja hier auch so. Da finde ich gut, da muss so sein. Neue deutsche Organisation, das Beste. Oh, hallo Sally, was geht so? Hallo. Verrecke Deutschland, ja oder nein? Oh, gutes Thema. Ja, nein, keine Ahnung. Nee, wir haben unsere neuen deutschen Medien, nee, neue deutsche Organisation, weil wir müssen, keine Ahnung. Deutschland muss sich verändern. Ich finde es gut, also. Ich glaube, der Chris ist vom Stuhl gefallen, der scrollt nicht mehr runter. Hier sagt jemand, die Leonie sagt im Chat, dass Leute aus China schon sagen, in Deutschland wird es schlimm aussehen. Das ist bei mir in der Stadt genauso. Hier liegt ein Dreck seit ein, zwei Jahren. Es verdreckt immer mehr hier. Das ist echt bei uns jetzt auch langsam fast aus wie in einem Entwicklungsland an manchen Stellen. Ja, das Ding ist ja auch, dass das an Flüchtlingen liegt oder irgendwas. Die Gesellschaft insgesamt interessiert sich immer weniger dafür, ob sich jemand da wohlfühlt, wo sie gerade ihren Dreck hingeworfen haben oder nicht. Das Ding ist halt auch, wenn das halt in Deutschland dann auch irgendwann mal unsicherer werden sollte, dann haben halt auch gebildete Fachkräfte einfach keinen Bock mehr auf Deutschland und sagen, gehe ich halt woanders hin, wo es sicher ist. Allerdings. Also den Spruch habe ich schon öfters gehört. So, also hier und da verliebt sich dann einer auch in die wunderschöne Kultur und sagt, ja, ich will mein Bier, ich gehe jetzt nicht mehr weg. Aber ich höre halt auch eher häufiger so, nee, wenn die Sicherheitslage sich ändert, dann tschüss, Allmann, weißt du? Oh, das mach doch gut, bitte alle Propaganda für uns. Dropping ist wichtig. Ja, das habt ihr auf jeden Fall schon verinnerlicht, die Scheiße. Amadeo-Antonio-Stiftung. Steht Kahane hinter mir? Okay. Sollte ein Netzwerk für Krisen eingerichtet werden? Ja, zum Beispiel, wenn euch Leute wegen eurem Bullshit hier einen erzählen. Wenn sie euch ein armes Würstchen nennen, zum Beispiel. Aufruf zur gegenseitigen Unterstützung sollte man nicht scheuen, ja. Also, wozu will man da ein Telefon einrichten? Du kannst die Polizei anrufen und du kannst den psychologischen Notdienst anrufen. Was ist deine Krise? Eine ideologische, propagandistische Krise mit deinem Weltbild oder was, Alter? Entwicklung einer strategischen Wertschätzungskultur. Hä? Struktur. Schöner Name für eine Hackbox. Struktur. Gegenseitige Posts, sozialungsartige Liken, Posten, teilen. Mach dir doch unsere Ziele entsprechend positiv sharen. Neue Medien und Magazine schaffen, um meine Stimme zu bekommen. Ey, ich habe keine Ahnung, um was es geht, aber wenn ich das schon lese und ihr, ey, wenn ihr jetzt sagen würdet, ja, das ist so ein Geheimbund der Nazi-Kommunisten und was weiß ich und der ist jetzt aufgeflogen, dann würde ich sagen, ja, passt ja ganz gut dazu. Ja. Aber ja, wahrscheinlich. Besetzungspraktiken der Gremien beeinflussen. Sag mal, was ist das? Ist das ein Geheimdienst? Nee, das sind Nazi-Kommunisten. Hör doch mal dem Sally zu. Ja, genau. Akademische wissenschaftliche Expertise nutzen. So ein Hakenkreuz und dann am Ende ist immer noch eine Sichel dran, weißt du? Die gemeinsamen Positionen der neuen deutschen Ordnung müssen ausgebaut und erneuert werden. Ohne Frage. Warum müssen die Medien beeinflussen? Ich verstehe das nicht. Ist es gerade zu objektiv oder was? Ja, selbstverständlich. Ich finde das total schlimm, aber ich muss auch sagen, vor Jahren dachte ich so, okay, ich meine, deutsche Nachrichtenmedien sind total langweilig. Aber jetzt merke ich halt, dass das eigentlich die Aufgabe ist, weil ich meine, schaut euch mal Amerika an, das ist nur Op-Ed und ja, wenn irgendeiner Trump in irgendeiner Weise, keine Ahnung, wenn Trump sagt, der Himmel ist blau und dann sagt der Nachricht, Alison Cooper oder was weiß ich, wie der heißt, Anderson Cooper, ja. Wenn der sagen würde, ja, da wäre wahrscheinlich auch ein Shitstorm so. Wie kannst du ihm eine Plattform geben? Bla, bla, bla. Ja, also es ist eigentlich die ideologische Zersetzung von den Medien. Das ist sozusagen, wenn du eine Zeitung hast, dass sie nur noch ein bestimmtes Horn blasen darf und eine bestimmte Richtung erzählen soll und die bitte auch nicht zu verlassen hat und man sich keinen objektiven Ausrutscher erlauben darf. Also wenn du irgendeine Zeitung liest und du nicht hin und wieder getriggert wirst von dem Artikel oder dir denkst so, warum, das widerspricht jetzt meinem Weltbild, dann liest du eine scheiß Zeitung. Also wenn dort was nicht steht, was dir missfällt und wo du die Stirn drüber runzelst, oder was einfach deinem Weltbild konträr gegenübersteht, dann tust du die falschen Medien konsumieren. Und wir haben jedes Mal von irgendeiner Richtung her den Ruf nach, keine Ahnung, nach einem stärkeren medialen Gleichschritt. Ich keine Ahnung, kriegen wir jetzt dann noch einen Frauenabteil und dann noch einen Rassismusabteil in den Zeitungen jetzt. Ja, also, können Sie jetzt immer unterwandern von allen anderen Organisationen. Ja. Leadership-Förderung betreiben, mit anderen Worten, die anderen da irgendwo mit reinwählen, dann hier für mehr Mitgliedschaft in den Parteien werben, also in allen. Es sind zu wenige Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter. Kirchenwohlfahrtsverbände. Darf ich nur mal kurz was sagen? Ich meine, diese neudeutsche Organisation, das sind ja die, die sich eigentlich Migrantenkinder, sage ich mal. Mhm. Ja. Mhm. Eigentlich so wie ich. Und ich finde es schon total nervig, dass die, also mein, was ich bin oder was auch immer, so dann instrumentalisieren für ihr, weißt du, und dann so suggerieren, ja, das sind wir Migrantenkinder und das ist unsere Meinung. Weißt du, das ja, ist wie mit dem Zentral... ausgeschlachtet wird, weißt du? Ja, oder? ich denke mir so, Alter, fickt euch, ey, ohne Witz. Was ist mir doch scheißegal, ob deine Eltern aus Arabien sind oder Albanien oder keine Ahnung was. Ja, weißt du, wenn du Scheiß laberst, laberst du Scheiße. Ja, weißt du, können wir Bundesbürger sein und nicht die ganze Zeit immer so die Identität und das Exot und tralala, alter Schwede, weißt du, das ist einfach eine Spaltung, finde ich. Also das tut die Unterschiede herausstellen und das ist weißt du, wenn ich das schon lese, deutschlandweit haben sich in den vergangenen Jahren Initiativen von Menschen gegründet, die sich nicht mehr als Migranten bezeichnen lassen wollen. Ja, toll, weißt du, what the fuck, Alter, ey, ohne Scheiß. Das ist so der Grund, warum dich einer als Migrant... Hä? Ey, ich eine Gruppe von Deutschen gründen, die es keinen Bock mehr drauf haben, von irgendwem als Nazi bezeichnet zu werden, wegen ihrer genetischen Herkunft. Ja, bitte auch in alle Parteien eintreten. Weißt du, der Witz ist halt, warum hat man auf einmal Migranten gesagt und nicht Ausländer? Weil dann halt von den Leuten irgendwie kam, nennt uns Migranten. Und jetzt flänze auch irgendwie rum, dass Migranten wieder scheiße ist, anstatt einfach mal irgendwie zu sagen, hey, nenn mich halt beim Vornamen. Ja, das bildet ja so ein bisschen auch die Entwicklung in Amerika ab, die wir da gesehen haben mit den Schwarzen. Da war es ja ähnlich. Da ist ja auch jedes Wort dann wieder irgendwie in Ungnade gefallen und dann ist es wieder ersetzt worden. Sprachpolitik. Ja, das ist orwellisch, also dass du durch einen veränderten Sprachcode das Bewusstsein von den Menschen veränderst, um eine bestimmte Politik zu machen. Das ist wie wenn du zum Beispiel sagst, wir müssen den Gürtel enger schnallen und wir brauchen Reformen. Damit meint man dann, dass Sozialausgaben gekürzt werden und Lohnverzicht zu erwarten ist. Und die meinen, dass sie sozusagen Sprachpolitik machen wollen, dass man sich einen Sprachcode überlegt, wie bei den neuen deutschen Medienmacher, wo dann für alles es ein neues Wort gibt, was man sich merken soll, damit man ja dann die Politik umsetzen kann, die mit dem Wort sozusagen verbunden ist. Also, ja. Also. Radio Freedom kündigt im Chat die Gründung des Zentralrats der Deutschen in Deutschland an. Ja. Das ist aber schon ein guter Name. Ja, das ist ein sauguter Name. Props, Radio Freedom. Alter, es ist eine diverse Gruppe, da kann jeder Mitglied werden. Sag mal, ich verstehe das auch nicht, das ist wie bei diesen anderen Teilzeit-Videos, ja. Es braucht die NDO, um den weißen Deutsch. Was für weiß? Hier sind fast alle weiß. Ey, ich habe neulich sogar irgend so eine pseudofeministische Türkin, die irgendwie Deutschland kritisiert hat und dann so, ja, die weißen Deutschen. Alter, und die sieht aus, als wäre die gerade irgendwie von der Sonne bestrahlt worden, weißt? Mit einer Lupe noch extra. So weiß war die. Was labern die für einen Blödsinn immer von weiß? Die sind alle weiß. Fast alle. Es ist halt auch so, ich weiß nicht, also weißt du, white is male, tralala, das ist halt... keine Ahnung, Alter. Es ist einfach, es stinkt und es ist lustig, dass wir einen Haufen Antirassisten haben, die nicht merken, dass ihr antirassistischer Sprachcode zum Teil halt selber einfach nur rassistisch ist. Also, ja. So, keine Ahnung. So. Mundwerte, halt. Die alle teilen, sollen zusammengetragen werden. Halleluja, meine Brüder. Ja. Wichtig ist zunächst Aktivität. Es muss etwas getan werden. Im Kreis rennen und mit den Armen wedeln. Aktivismus, damit wir uns besser fühlen. Es muss etwas getan werden. Das man könnte eine Autobahn. Professionalität. qualitativ hochwertige Produkte. Jetzt noch ein Dollarzeichen davor. Das ist diese Drucksache ordentlich misslungen, würde ich sagen. Voraussetzung für Anerkennung. Die Dinge müssen gut artikuliert werden und verständlich sein. Vor allem geht es darum zu stören, vielleicht auch zu provozieren. Und dann hinterher alles, was ich in meinem Leben gelesen habe. Vor allem geht es ja auch dann hinterher darum, die Leute, die man provoziert hat, noch irgendwie zu schämen und zu knechten. Ja. Lobbyismus ausbauen und mit Politik verknüpfen. Ein Teilnehmer ist in die CSU eingetreten, um ihre Arbeit aus der Nähe zu verfolgen. Die anfängliche Skepsis gegenüber ihm hat sich mittlerweile gelegt. Ja, das ist ja auch der Witz. Du kannst ja über die CSU sagen, was du willst, aber in Bayern funktioniert das mit der Integration eigentlich relativ gut. Also besser wie in Berlin zum Beispiel. So, ich keine Ahnung. Ein Vorschlag ist also, neue Räume zu ergründen und Lobbyismus und politische Aktivität. Leck mich am Arsch. Weißt, und wenn du das dann auch ein bisschen dir so anguckst, da geht es halt wieder nur um Rasse, Rassismus und bla bla die ganze Zeit, weißt? Das ist so, genau das ist das Problem in Deutschland, weißt du? Wenn ich durch Deutschland laufe, das Erste, was passiert, ist, dass mir Leute in die Fresse hauen und so Ninja-Nazis mit Hakenkreuz-Ninja-Stern mich bewerfen, weißt? Ja. Also die meisten haben Problem damit, mit Leuten, die Arschlöcher sind, ganz einfach. Egal, ob es Türken sind oder Deutsche, weißt, aber diese Kanakenkultur, die es ja gibt, ja, die ist halt komischerweise bei diesen Leuten halt verstärkt vorrätig. Aber wenn man was dagegen sagt, dann wählt man ja natürlich gleich CSU oder so ein Scheiß. Ja, und das Ding ist ja, weißt du, wenn dir dann sozusagen an bestimmter Verhaltenskodex fehlt, wenn du dann einfach, weißt du, gangstermäßig am Start bist, dann bist du halt auch für den Arbeitsmarkt jetzt nicht unbedingt am brauchbarsten. Weißt du, das ist dann, hast dann ein cooles Tattoo am Arm und sitzt mit der scheiß Käppi. Aber die sind haram. Ich bin Ahmed. Ja, Herr Ulchelabacher, haben Sie einen Führerschein? Ja, ich habe BMW-Führerschein. Ja, was soll ich weiß nicht. Ich finde das auf jeden Fall gut, dass die was machen. Weißt du, mir gefällt das Zivilgesellschaft. Wir müssen die Zivilgesellschaft stärken. Danke, endlich mal was Vernünftiges. Das Staatsziel ist in der Resolution. Also ehrlich, Leute, Sebastian Schütz, ach nee, das ist nur ein Wortschau, ich dachte, der ist verantwortlich. Was also machen wir jetzt eigentlich? Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, für manche Themen braucht man nicht so eine Scheißorganisation, das ist total inflationär. Und das ist nur, weil die Leute denken, keine Ahnung, alle wählen AfD oder sowas und jetzt muss man so voll dagegen kämpfen. Weißt, also... Also in Karlsruhe haben die Russlanddeutschen die AfD. Dann will ich die. In Pforzheim auch, Pforzheim. Und auch, also nicht nur, was heißt Russlanddeutsch? Eigentlich eher so einfach Menschen, die aus dem Osten Europas zu uns gestoßen sind. Die haben in Karlsruhe sozusagen den Erfolg der AfD begründet. Also das ist ja dann eigentlich auch eine Migrantenpartei. Also. Daraufhin fragte dieser Typ Thomas Kröger, wie die Bundeszentrale für politische Bildung mehr Fokus auf dieses Thema lenken könnte. Er antwortete, dass Datenerhebung der richtige Weg sei und zitierte ein Beispiel, in dem ein Anteil der Angestellten bla bla bla bla bla. Schon wieder diese politische Bildung, Leute, hier. Und Datenerhebung. Ach so, die haben geguckt, was sie selber an Diversität haben. Ja, aber die können solche Leute hier fragen. Er stellte die Frage, wie die Arbeit dieser Ämter in Zukunft weitergeführt werden solle, wenn sie nicht der Heterogenität der Gesellschaft entsprechen. Was wird dann passieren? Wird wahrscheinlich der Schutzschirm zusammenbrechen und die Strahlung bringt uns alle um oder so. Es ist nie heterogen gewesen. Es waren da immer nur Reiche. Immer. Und es werden da immer nur Reiche sein, wenn das nicht geändert wird. Und das ist scheißegal, ob die Leute reich sind und aus Timbuktu stammen oder ob die Leute reich sind und aus Reda-Wiedenbrück stammen. Ja, ich meine, guck es dir doch mal an. Zur Einschätzung und Umsetzbarkeit der Ergebnisse antwortete Dr. Susanne Farwig, dass die Stiftung sowieso für Gleichstellung in der Bildung einsetzte. Veränderungen an den Schulen seien dringend notwendig. Für Gleichstellung, Veränderungen dringend notwendig, um gleiche Chancen für alle zu erreichen. Warum? Frauen haben doch schon viel höheren Bildungserfolg. Hier geht es um Migranten. Ja, hier geht es um Gleichstellung, oder nicht? Um die Gleichstellung der Migranten und Nicht-Migranten. Okay. Farfig. Ja. Ist das ein Sex? Ist auch wieder Quatsch. Es gibt, kann doch zum Beispiel mit einem Türken, der eine doppelte Staatsbürgerschaft hat, kann es keine Gleichstellung geben. Ich habe keine doppelte Staatsbürgerschaft. Aber ich habe noch was zur Mercator-Stiftung. Also bin ich nicht gleichgestellt. Die Mercator-Stiftung, die tut auch Studienplätze anbieten, also Stipendien dafür, dass man dann zum Beispiel Gender im Islam untersucht. Also ja, viel Spaß, ey. Ohne Witz. Ja. Ich glaube, das lassen sie dann ganz weg, weil das dann echt eine vollgeschissene Toilette ist, mehr oder weniger. Kommst du in deinen Interviewbezirk irgendwo in Teheran und musst am ersten ausklingeln und fragen, wie viele von den 254 Geschlechteridentitäten die Leute denn so für cool halten. Und ja, aber da hatten wir doch 200 Häuser die Straße runter. Aber wir hatten doch da die Huma Hutfa, die iranisch-kanadische Gender-Forscherin und Feministin, die derzeit im Iran festgehalten wird, weißt du? Das ist, ja, aber gehen wir zu Dresden. Das ist fast so schlimm wie Iran. Ja, da in Dresden ist ja jetzt dieses Wochenende und vor allem morgen der große Einheitstamtam, wo sie alle aufmarschieren werden, Mutti vorne weg. In welche Kirche gehen sie denn da? Weiß ich nicht, vielleicht in die Nazis zerstört haben, um Frau Göring-Eckardt zu zitieren. Unser tolles Land, falls die Leute noch nicht mitgekriegt haben, ist das ja so üblich, in einem der wenigen Feiertage, die nicht kirchlich geprägt sind, dann als erstes mal in die Kirche zu rennen. Ja, aber sie entweihen ja gleichzeitig auch eine Kirche, indem sie Cohn Bendit in der Paulskirche in Frankfurt sprechen lassen. Okay. Aber obwohl auf der anderen Seite Kirche und Leute, die mit Kindern, ja. Ja. Passt das ja. Wenn das entweihen würde, stimmt. Ja, also es gab halt eine Explosion an der Tür einer Moschee. Und das Lustige ist, hier dieses Foto hat im Nachhinein für relativ viel Wirbel gesorgt, weil die Polizei natürlich einen Tatort abzusperren hat, Spurensicherung etc. Und es gab schon einige kritische Fragen dazu, warum da irgendwie kurz nach der Tat halt 1000 Leute rumgestiefelt sind und Selfies gemacht haben und so. Ja, also das ist schon mal so viel. Also das finde ich schon heftig. Also ich glaube, der hier plant was. Ja. Also dieser Schmauchspur, die ich da sehe, zu folgen, würde ich sagen, es war sowas wie ein Polenböller. Also von einem Bombenanschlag. Ja, also das haben wir vorhin schon mal kurz vorm Stream diskutiert. Also für mich hat das damit zu tun, halt wie viel Schwarzpulver da explodiert und ob da drin sind und ähnliches, ob ein Bombenanschlag vorliegt. Wenn jemand einen besonders großen illegalen Böller irgendwo zündet, ist das meiner Meinung nach eher Sachbeschädigung. Klar kann man hier davon, wenn das Rechte waren, wonach es ja eher aussieht, davon ausgehen, dass hier auch Terrorabsicht dahinter steckte. Aber ja, es ist ja nur echt momentan mal überschaubarer Schaden, sag ich mal. Nur mal ganz kurz, was ich halt total krass finde bei der ganzen Sache. Ich meine, du hast recht, guck dir mal die Türe an. Das sieht aus, als hätten die da nur so Schwarzpulver hingestreut, weißt. Zweitens, guck mal, wir haben in Deutschland knapp 100.000 Juden, ja. Was weiß ich, wenn es Anschläge gibt, teilweise auf Synagogen und sowas, du hörst davon fast gar nichts, ja? Ja. Letztes Jahr fast 1400 antisemitistische Straftaten, davon ein paar gewalttätig. Das Krasse ist, das wird ja auch unterschiedlich in Deutschland kategorisiert. Es gibt nämlich antisemitische Straftaten und anti-israelische, ja? Und was ist da immer, wer ist da voll oft halt sozusagen der Täter oder die Täterin? Palästinenser etc., weißt? will jetzt nicht alle in so eine Tonne kippen, aber wenn man dann von Antisemitismus redet zum Beispiel, dann heißt Deutschland hat ein Antisemitismusproblem. Und dann, keine Ahnung, dann passiert sowas. Ja? Ich meine, guck dir das an. Das ist total scheiße, natürlich. Aber weißt, ey, guck mal, wir müssen ein bisschen abwägen, was jetzt... Es gibt viel schlimmere Sachen, ja. Also ist das sozusagen, ist das die Aufmerksamkeit vom ganzen Land wert? Weil du hast auch Brandanschläge auf alle möglichen Religionseinrichtungen. Und ja, das ist auch gammelig für die Leute dort. Ich will auch nicht, dass du zu deinem Gebetsdinger hingehst und dann so eine Kacke passiert. Aber es ist halt auch noch irgendwo von der Verhältnismäßigkeit so. Wie du meintest, wir haben mit Juden haben wir relativ viele Sachen, die passieren, und das ist irgendwie kein großes Thema. Und ich das ist halt so gehypt irgendwie. Ja, außerdem war es halt noch lustig, dass dieses Bekennerschreiben dabei in die Media aufgetaucht ist, bei diesem Antifa-Blog. Bei der Kloake der Antifa. Das Ding ist, es war ein bisschen zu sehr im Antifa-Jargon für meinen Geschmack, und in der Kloake der Antifa kann jeder posten, wie er will. Also ein Bekennerschreiben auf Indymedia ist ein Dreck wert eigentlich. Und ich habe leider das nicht mehr so genau verfolgt, meine aber gestern gesehen zu haben, es gäbe Tatverdächtige oder Täter, die auch irgendwie identifiziert wurden. Aber wie gesagt, also ich habe mir diese Zerstörung angeguckt und dachte mir, ja. Und es gab ja noch einen zweiten Anschlag, muss man der Vollständigkeit halber auch nochmal sagen. Ja. Vor dem Kongresszentrum in Dresden wurde einer Steinbank oder so einem Poller oder so, wurde ungefähr dasselbe angetan. Also der war auch schwarz. Also aber auch so ein Ding, wo ich sage, das könnte auch, ich habe vorhin schon mal gesagt, ich war mal in Berlin an Silvester. Und wenn man das als Anschläge zählt, dann... Wenn man zu Silvester in Berlin ist, dann wird man ständig mit Böllern beworfen und muss springen, und die werfen auch locker mal einen großen Böller einfach in die S-Bahn, wenn die Tür zugeht und solche Sachen, und finden das lustig. Also ich weiß nicht, wie viele Sprengstoffanschläge ich dann da überlebt habe. Also da könnte ich mich eigentlich mit brüsten, wenn das da ein Sprengstoffanschlag war. Ja, Stokowski, ich dachte, ach, vielleicht, oh, das kommt nochmal was Schönes, aber... Ja. Die mit dem Bild, das so komisch aussieht da, mit der riesen Nase. Du bist aber jetzt echt krass unterwegs. The Trope of the Angry Young Woman. Ja, genau, da. Also es geht im Endeffekt, also der Aufhänger ihres, es ist wie immer ein Rant zum Thema Frauen. Das überrascht niemanden, der Stokowski öfter mal sich zu Gemüte führt. Aber der Aufhänger, ich fand den Aufhänger so böse, diese Mietonkel-Geschichte, die es in Japan jetzt gibt. Also das ist ein Service, den eigentlich wie immer sowas, was nur Japan erfinden kann. Nämlich du kannst dir einen Mann zwischen 45 und 55 mieten, der dir Ratschläge gibt aus seinem Leben, der Lebenserfahrung gesammelt hat. Und der ja, coacht dich oder hilft dir über eine Familienkrise hinweg. Oder hilft oder versucht es zumindest. Und der Gründer hat gesagt, er hat das vor allem getan für die Männer. Ja? Damit die, wenn die in Japan ist halt nicht so toll mit der Wirtschaft und es scheiden halt gerade Alte, scheiden früh aus oder werden früh aussortiert oder Ältere. Und die machen das dann und haben auch irgendwie einen Sinn, ja? Und helfen sogar Leuten. Und sie hängt es natürlich auf so am Mansplaining. Ja, so, wenn ich einen Onkel will, dann miete ich mir jetzt einen in Japan und die anderen sollen die Fresse halten. Weil ich werde ja hier eh voll geonkelt. Das ist nämlich das Phänomen, dass Männer irgendwie Leute, Frauen alles erklären müssen und so. Also nochmal eine Erklärung von Mansplaining im Endeffekt. Und dann ja, ich glaube am Ende von dem Absatz, zu dem du jetzt hinscrollst oder noch einen drunter, sagt sie dann, es gäbe halt so, ja, hier genau. Ja, der wurde ins Deutsche übernommen, aber eben nur halbwegs. Und seitdem hat er dieselbe Entwicklung durchgemacht, die alle englischen Begriffe machen, die in feministischen Kontexten ins Deutsche übertragen werden. Sie werden doppelt scheiße gefunden. Es gibt ein paar Leute, die finden, dass ein Begriff etwas beschreibt, für das es keinen passenden deutschen Begriff gibt. Gender Empowerment, Rape Culture, Victim Blaming, Slut Shaming. Also sie macht die fünf voll, sie alle Scheiben weg, wäre das beim Biathlon. Ne? Alter, was ist das für ein Blödsinn? Der Begriff wird verwendet und wird geläufiger. Und dann gibt es eine größere Menge Menschen, die findet, was für ein Quatsch, obwohl Wörter wie googeln, snoozen. Was hat denn das damit zu tun? Das sagt doch kein Mensch. Wer sagt denn zum Begriff, zum Thema Mansplaining? Dieses Wort ist dumm, weil es aus dem Englischen kommt. Wer sagt, das sagt also niemand. Also höchstens würde ich halt sagen, hier, das hast du schön abgelesen bei Jessica Valente oder den ganzen anderen, weil du ja nicht mal einen deutschen Begriff dafür hast. Ja, genau. Und es gibt ja auch niemanden, der bezweifelt, dass es googeln, snoozen und liken gibt. Aber bei Gender Empowerment ein bisschen falscher. Bäh. So ein Quatsch. Wer sagt denn Englisch und feministisch bäh? Ich sag feministisch bäh, wenn es um dritte Welle geht, ja. Gleichberechtigung zum Beispiel habe ich kein Problem mit. Check hier mal deine Privilegien. Ja, ich weiß. Ja, und dann halt macht sie noch voll lustig, halt den Dialog unten, wie sie dann einem, der ihr was erklären will, sagt, nee, ich bestelle mir einen Onkel. Ha. Und ja, wie gesagt, eigentlich geht es bei diesem super positiven Projekt von dem Japaner darum, Männern, die eben nicht dem Gender-Stereotyp entsprechen können, der in Japan noch viel, viel härter und viel, viel strikter ist, nämlich du musst was leisten. Und selbst wenn der Japaner eine gute Rente kriegt, sitzt er mit 55 zu Hause und denkt sich, oh mein Gott, wie soll ich so leben? Das halte ich nicht aus. Und da ist das eine super Initiative. Und was soll das? Warum muss man daraus dann wieder ein Ding machen, wo man Männern irgendwie eine Nase zieht? Ja, hier wird gerade Herr Onkels vorgeschlagen als Meet Onkels und nicht Meet Tanten. Herr Klären ist natürlich eine super Idee, ist ja nicht. Ja. Herr Klären, sehr schön. Ja, aber weißt, ich meine auch so, was hat denn das jetzt unbedingt mit dem Geschlecht zu tun, weißt? Also sorry, ich kann der nur so viel beibringen und was weiß ich, dass sie mal ihre Fresse aufmacht und mal ein bisschen was im Leben lernt für sich, außer pinke Sachen und Schuhe kaufen und so eine Scheiße. Weil wenn sie dann 40, 50 ist und keine Ratschläge geben kann, dann ist das nicht meine Schuld, weißt? Also so viel Eier muss man mal haben, ey, ohne Witz. Und Frauen haben ja auch Eier. Deswegen geht der Spruch. Eierstöcke. Dann sage ich mal kurz was zu dieser kleinen Sache hier, die von mir war. Da gab es einen interessanten Vorfall im Niedersächsischen Landtag. Die haben da jetzt so einen neuen Raum, wo eigentlich vertrauliche so Gespräche dann geführt werden müssen. Zum Beispiel mit diesem einen Herrn hier von der Polizei, den da so ein Aufsichtsgremium befragen sollte zu dieser Sache mit dem abgebrochenen Länderspiel in Hannover Anfang des Jahres. Da war ja dieses Länderspiel Deutschland gegen Niederlande und das fand ja nicht statt. Und danach hat unser Innenminister ja irgendwie gesagt, wir können ihm nicht mehr sagen, weil sie das beunruhigen würde oder irgendwie so ein Spruch. Und die wollten ihn da jetzt befragen dazu und das wurde dann halt eben nicht zugelassen von dem Dienstherrn von diesem Menschen. Und deswegen gab es jetzt ein bisschen Aufregung. Da bin ich mal gespannt, was es denn immer noch wird. Also warum das so war und ob das rechtens war und so, dem das dazu untersagen, sich dazu äußern. Das ist sicherlich ganz interessant. Ja, so viel dazu. Dann haben wir auch ihn hier. What the fuck, Alter? Ach ja. Ist das so ein Hipster-Journalist oder was? Das ist der Übelste. Das ist der Anti-GEMA-G3000, den wir schon ewig rumprügeln hier. Echt? Das sieht auch echt aus. Er hat halt heute die Ankündigung, dass die Frankfurter Rundschau einen Teil ihres Angebots hinter einer Paywall zurückziehen wird. Diesen Tweet rausgehauen, nämlich von sie hinter der Paywall verstecken. Das wäre doch mal was. Also Don Alfonso, für die Leute, die hier regelmäßig rumhängen, ist der Name bekannt. Für die anderen, das ist ein Blogger, der für die Rundschau schreibt und durchaus mit Worten umzugehen weiß und interessante Texte schreibt. Man muss Fahrräder und Berge mögen, um ihn richtig zu genießen. Das aber gut. Scheinbar eine antifaschistische Paywall. Ja, aber dann drüber steht eigentlich der richtig, richtig dreckige Tweet vom lieben Hagen. Ja. Keine Lieder über Liebe, solange Don Alfonso nicht im Gulag sitzt. No hate speech. Nicht egal, Also das sind die Leute, die diesen Dreck im Endeffekt unterstützen. Der Herr Gogel ist ja durchaus auch bekannt als sehr progressiver und haufenweise Leute mit progressiver Einstellung schillender Journalist, der halt auch über Gamergate berichtet hat und dazu eine Feministin. Ich habe drüber nachgedacht, war das vielleicht sogar die Free Bleeding Feministin vom letzten Jahr? Das war eine andere. Ja, okay, auf jeden Fall. Ja, schönen Gesinnungsjournalismus über Gamergate gemacht. Dann hatten wir ihn letztens mal wieder auf der Uhr, als die Conleaks rauskamen. Da habe ich ihn ja auch nochmal per Twitter gefragt, was da los ist. Da hat er schön einen gemacht auf, ich habe nur Befehle befolgt und ich habe keine Zeit für eine Richtigstellung. Das interessiert ja auch keinen mehr. Ja, und jetzt hier Gulag. Ja, super Nummer. Also, das, ja, und der Mensch arbeitet beim Öffentlich-Rechtlichen. Also, und dann natürlich wurde sich dann auch noch drüber lustig gemacht, dass ich in einem Tweet irgendwie geschrieben habe, dass er auf Steuerzahlerkosten irgendwie arbeitet und man müsste mir mal erklären, was der Unterschied zwischen Gebühren und Steuern ist. Aber da würde ich ja gleich. Steuern ist, wenn man auch mal hin und wieder was bekommt für sein Geld. Das ist Steuern. Und wer schreibt was drunter? Dom Schott natürlich, weißt du. Der super, super intelligente Pseudo, ich habe irgendwie Ahnung vom Thema, ey. Ohne Witz, pack ein, ey. Du hast null Ahnung, ey, Dominik Schott, ey. Ja, was war mit diesem hier? Ah ja, das ist dieses Dokument. Da hat sich jemand die Arbeit gemacht, eine wissenschaftliche Arbeit über Vivian James. Das ist auch jetzt Gamergate-Content sozusagen. Vivian James kennen die meisten wahrscheinlich, die sich mit Gamergate befasst haben. Kannst du das öffnen, das Dokument? Der sagt hier, ich muss mich irgendwie anmelden. Oder? Ah, shit. Dann kannst du den Original-Link aus dem... Hatte ich den nicht im Forum? Hatte ich den, glaube ich, auch... Den habe ich doch genommen. Echt? Fuck. Naja, auf jeden Fall ist jemand, also Vivian James sollte bekannt sein, das ist eine nette junge Dame in einem lila-grünen gestreiften Hoodie mit roten Haaren, die so ein bisschen die Galionsfigur von Gamergate war oder ist oder wie auch immer. Ja, und er schreibt hier halt also wirklich, also auf dem Niveau von, ich würde mal, was ist wie eine Hausarbeit oder sowas, würde ich sagen, keine Ahnung, oder ein Abstract oder sowas, halt, und im Endeffekt unterstellt er Vivian halt ein Mann zu sein, also da Männer sie geschaffen haben und da sie sehr viele Züge hat, die nicht typisch weiblich sind, was ich in dem Zusammenhang auch schon wieder nicht verstehe, warum da so eine Rollenzuteilung dann stattfindet, Mann-Frau, was ist sie denn? Und weil ich dachte, das ist eigentlich egal und jeder kann alles sein, aber gut. Ja. Ja, und im Endeffekt, also er wirft ja auch vor, es gibt dann einen Ausschnitt aus einem Comic von Kurukyo, wo ihre Schwester halt halbnackt irgendwie gerade wütend wird und Vivian sitzt so zurückgelehnt im Sessel und guckt ihr zu. Und darunter steht, Vivian looks at her sister with a male gaze. Ja. Also sie hat auch diesen männlichen Blick auf ihre Schwester. Also praktisch auch so ein kleiner Sexual Predator. Da geht er noch ein bisschen auf die Regel ein, no porn with Vivian. Das ist dann für ihn ein Indiz, dass wir unsere Frauen als Gamergatter durchaus nur jungfräulich bevorzugen und dass sie halt... Was? Oh Mann, ey. Das steht da alles schön drin. Wie gesagt, ich weiß nicht, ich konnte das beim ersten Mal aufrufen. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt nicht geht. Ich habe dann mal nachgeschaut, ob der Mann einen Twitter-Account hat und siehe da, er hat einen. Und was war der gepinnte Tweet? Er neben einer Wand bei einem Vortrag, auf dem Slide steht, Gamergaters are perverts. Und da wusste ich auch schon, was ich von dem Rest zu halten habe. Sehr schön. Ja, jetzt habe ich jetzt zum Abschluss nochmal, es war nämlich am 1. Oktober der Tag der Stiftungen, wo natürlich auch die Antonio-Stiftung und lauter so Leute irgendwas getwittert haben. Und dann habe ich da gefunden, diese heiteren Menschen hier. Vor allen Dingen, also das sind Feministen, auch unglaublich divers, wie man hier sieht. Da sind alle Farben vertreten. Und das fand ich auch lustig. Wir haben hier irgendwie stehen, liebe Gäste, unsere Klinge ist defekt. Bitte einfach eintreten. Und so weiter und so fort. Mitmachen verändert. Und das heißt ja, dann aber hinterher, sagen sie, das war ein Hassverbrechen, wenn man die Scheibe dann eingetreten hat, weißt du? Weißt du, was ich nicht verstehe? Wirklich verstehe das gar nicht. dann gibt es so Leute wie Pink Stinks, die rumflennen wegen Farben und was weiß ich. Und dann retweeten die sowas und die benutzen Lila, Rot und Pink. So, sag mal, könnt ihr euch mal entscheiden oder so, was euch jetzt ankotzt? Hast du nicht Genossin Julia zugehört, die uns belehrt hat, dass es im Feminismus und so und im Linkssein auch Widersprüche geben kann? Ja. Also dem Außenseiter erscheint es ja oft, als wäre der ganze progressive linke Kram nur Widersprüche. Aber das geht einem nur so, wenn man von außen guckt. Von drinnen sieht alles super aus. Sagen wir doch einfach pseudoprogressiv. Also sorry, die Leute ohne. Ja, es fällt mir auch immer schwerer, die Links zu nennen, weil das hat mit Links einen Scheißdreck zu tun. Ja, gar nichts. Das sind autoritäre Arschlöcher und die Linke ist viel besser als diese Leute auf jeden Fall. Also die Linke, die mal existiert hat, war besser. Also es hat so was Kultisches. Das ist dieses in politisches Papier Glauben stecken. Das ist immer so, was ich als Vibe von denen bekomme. Also, dass du das zu einer. Das heißt Frau. Ja, so ich weiß nicht. So, es ist wirklich so an Politik glauben. Also, dass es eine Glaubenssache wird in der Politik. Genau. Wie war es bei unserem Sonderstream? Wir machen das aus Überzeugung, war dieser Spruch von dem grünen Politiker aus Hamburg. Ja, ja, das ist, wenn du doch schon solche hirnrissigen Annahmen brauchst, wie nur Weiße können rassistisch sein, damit dein Ding funktioniert. Oder es gibt irgendwie so einen Mann mit einem langen Bart, der auf einer Wolke sitzt und rum flattern irgendwelche Jungs die Harfe spielen. Wenn du sowas brauchst, dann musst du das auch verteidigen, weil es ist sehr unwahrscheinlich. Und dann darfst du keine Kritik daran. Ich würde das nur mal so ein bisschen durchscrollen hier, weil man da halt mal wieder so ein bisschen sieht, wie so Organisationen ticken. Ne? Es geht hier um Freiheit von Gewalt. Das ist scheinbar Aufgabe von so einem Feminismusclub. Und ansonsten, ja, irgendwelches Empowerment, die Women of Color, ne, die sie nicht haben in ihrer Organisation. I'm perceived by others. Wo denn? Too aggressive. Wo gibt's Women of Color? Alter, wir leben in Deutschland, hä? Was? Das ist aber jetzt rassistisch, das, ja, guck dich an. Buzzwords. Und die machen hier Projekte mit UN Women Deutschland. Und da unten drunter ist es wieder Zeit für eine neue Folge. Alarm für Kybra 11. Ja. Und wenn ich die Erinnerung habe, warte, die Gymsai, die hat von der Mercator Stiftung ihr Stipendium bekommen, wenn ich das gerade durcheinander bringe. The rabbit hole, it goes deeper and deeper. Ich finde es Bündnis gegen Homophobie, ja. Vor allem, was haben die damit mit diesem Thema zu tun? Das ist alle Lesben oder was? Ja, also, hä? Und hier WikiLeaks Kritik oder was? Ja, klar, natürlich. Und unresponsible Hacker endangers women. Da glüht mir halt mein Aluhut so übelst, Alter, dass diese Gender-Gehirnaktivisten einfach ihren Verbaldurchfall auf die Menschheit draufspucken, dass dann plötzlich immer so ein Thema kommt wie, habt ihr gesehen, WikiLeaks ist schlecht, das, weißt du, das ist nicht gut, muss dann sich die Regierung verantwortlich machen für das, was sie tun, weil die veröffentlichten das und wir denken, das sind Frauenhasser bei WikiLeaks, weißt du, ja, da glüht mein Aluhut. Hatten wir vor ein paar Wochen auch schon, das waren diese, wo man sich da irgendwelche Profi-Speakerinnen da bestellen kann. Oh ja, natürlich tragen alle ein Kopftuch, Alter, leckt mich am Arsch, ey, ohne Scheiß. Der einen könnte man ein I oben daneben machen. Weißt, toll, ich tragt euer Kopftuch, ja, schön für euch, weißt. Aber wie kam. Ich meine, falls euch Majid Nawaz ein Name ist, keine Ahnung. Ja, mir schon, also, ja, das ist halt so einer aus Großbritannien, das war ein Ex-Islamist und der ist jetzt in so einem Think Tank für Konterextremismus und der sagt halt auch selber, hey, redet das nicht toll, das Hijab oder was weiß ich, aber sagt auch nicht, dass es verboten werden soll. Das ist einfach, lass die Leute einfach machen, weil beide irgendwo eine Seite zu wählen, ist irgendwie immer scheiße. Nein, heißt nein. Nein, heißt nein. Endlich Verschärfung. Nein, heißt nein. Gott, oh Gott. Das ist so geil. A strong pipeline of leaders. A shared political goal and plan for the future. Powerful grassroots support. Hat die zweite von links irgendwie eine Kopfverletzung und so einen Verband im Kopf? Sieht so aus. Oder die ist genderfluid. Er hat ein bisschen Feminismus an den Kopf gekriegt. Das ist keine Meinung. Nein. Ach nee, Entschuldigung. Yeah. Oh, da ist doch die, wie heißt das, Bundestags Vizepräsidentin von der Linken? Die Pau. Da vorne. Ich vergesse immer ihren Namen. Ja. Petra Pau, ja. Dann die Manuela. Und ganz hinten, wenn man reinzoomen könnte, steht die Anne und die Kübra. Ich habe ohne Witz, dieses Jahr ist, glaube ich, echt 2016 ist das Jahr des Strohmanns. Ohne Witz, weil die ganzen Leute nur gegen Strohmänner kämpfen. Ohne Witz, du guckst dir André Teilzeit an oder Susi, ich baller mir den Kopf, weil ich nur Scheiße laber. Oder was weiß ich, Dom Shit und keine Ahnung, Insert Moin, das ganze Zeug. Die denken alle, wir sind irgendwie, keine Ahnung, als wenn so Nazis wirklich mit der Zeitmaschine wieder hier angekommen sind. Weißt, und dann halt, was ist das? Das ist so krass. Ja, hätte man damals schon die gendergerechte Sprache gehabt. Ja, genau. So viel verhindern. Da hätten die Amerikaner einfach mal gendergerechte Sprache anstatt D-Day machen sollen. Weißt du, woran du diese Heuchlerei auch siehst? Das siehst du halt auch hier ein bisschen. Wenn es um, sage ich mal, in krass konservativen islamistischen Ländern um Frauenrechte geht, du hörst von denen fast kein Sterbenswort. Ja. Warum? Ja. Weil sie Schiss haben, dass dann irgendwas kommt mit Rassismus und oh, dann helfen wir der AfD oder so ein Blödsinn. Das sind alles verlogene Arschlöcher. Ja. Man tut sozusagen den liberalen Kräften und die Leute, die einen säkularen Staat haben wollen, in den muslimischen Ländern, denen fällt man in den Rücken. Die haben ein Problem mit der eigenen Regierung, einem Teil der Bevölkerung, mit erzkonservativen Wahhabis, aber wir helfen denen auch nicht. Das ist diese beschissene, menschenverachtende Kacke von der Stukowski hier. Und die teilen das hier mit Lesetipp. Tolle und auf den Punkt gebrachte Kolumne zu männlicher Gewalt. Hä? Okay. Ja, männlich, das ist das Ding von wegen, es ist ein Mann, dieses Ding. Ja, genau. Und weißt, ich check das nicht. Weißt du, guckst dir die ganze Scheiße an, guck, wie das 30-Minuten-Video von Susie Grime, ja. Hey, Stereotypen, bla bla bla. Dann schreibt da eine und stereotypisiert volle Kanne, aber du hörst dann wieder nichts, weißt? Die Leute, das sind einfach machtgeile Bitches, ja, ganz einfach, die keine Ahnung haben und sich irgendeinem Aktivismus verstecken. Wenn du die Leute beleidigst, dann sag bitte immer noch dazu, dass du Migrant bist. Ja, ich bin Migrant, ja. Ich bin Migrant. Ich bin Migrant aus einer armen Arbeiterfamilie, ja. Ich wäre das größte Opfer. Ey, ohne Witz, ich könnte so einen YouTube-Kanal machen wie André Teilzeit. Ich glaube, ich hätte schon 500.000 Abonnenten oder so, nur um zu erzählen, wie mich einer gefragt hat, woher ich komme und ich halt die deutsche Stadt nenne, aus der ich komme und dann halt nachgefragt wurde, ja, aber woher kommst du wirklich her? Ich wurde voll diskriminiert, weil obwohl ich Ulach Achabala heiße, werde ich nicht als Deutscher akzeptiert. So, what the fuck, Alter? Ja, also ich meine, ich war in China in einer mehr ländlicheren Region und da sind die Leute mit Fotoapparaten gekommen und wollten Bilder mit mir machen, weil ich halt noch nie einen Weißen gesehen habe. Weißt du, bin ich dann da Opfer von einem Hassverbrechen gewesen? So, weißt du, ich keine Ahnung. Nein. Vor allem ganz ehrlich. Nee, ich denke, das waren nur Mikroaggressionen. Vor allem, man darf nicht vergessen, das ist ja, man ist ja so, fragt ja dann noch so nach. Weil die meisten Leute, und die Erfahrung habe ich gemacht, die meisten Migrantenkinder bestehen darauf, nicht deutsch zu sein. Die bestehen darauf zu sagen, ich habe türkisches Blut, ich bin Albanerin und was weiß ich. Du findest die auch die krassesten Konservativen und Nationalisten, die leben hier in Deutschland. Egal ob's Moslems sind oder Christen, das ist bei den Serben genauso wie bei den Türken und Albanern, weil die halt noch dieses krasse alte Weltbild haben, weißt, weil die Eltern kamen ja aus den 60er Jahren hierher und da hat sich's halt weiterentwickelt. Aber die sind halt mit dem Denken hier stehen geblieben. Und das checken halt viele Leute einfach nicht, weißt so. Und du denkst ja immer in Schubladen. Und ich meine, natürlich fragst du dann so, wenn man Mohammed heißt, sagt man ja nicht, ja, der ist wahrscheinlich einfach nur ein Deutscher oder so. Es gab gestern, da habe ich leider nur einen Teil von gesehen, es war wohl Thementag auf Phoenix, Türkei. Und da gab es eine Dokumentation, die war, fand ich ziemlich interessant, weil die war relativ offen und die haben dann mit türkischen Jugendlichen in so einem Sportclub gesprochen und haben die gefragt, wie es ist mit ihren Schwestern und ob ihre Frau in Zukunft dann auch mit den Freundinnen rausgehen kann, wenn sie geheiratet haben und so. Und die Jungs haben halt so ein bisschen rumgedruckst und dann haben sie gesagt, naja, das dürfen die schon mal und warum nicht? Und wir sind ja in Deutschland. Dann kam irgendwie ein Typ, 2-3 Jahre älter als die, hat sich dazugesetzt bei den Jungs, jetzt hört doch mit dem Scheiß auf. Ja? Seid doch ehrlich, was soll das denn? Die gehen nicht raus. Frauen gehen nicht raus, was soll der Blödsinn? Erzählt doch hier nicht so einen Kack. Und dann haben sie alle kurz gedruckst und geneckt. Ja? Und dann sind sie noch, um das dann nochmal auf die Spitze zu treiben, sind sie dann halt noch zu so ein paar Jungs, die irgendwo im Park rumhingen. Und haben dann die gefragt, die haben gleich gesagt, was, auf keinen Fall, meine Ehre und so. Ja, niemals. Ja. Also da muss man halt auch, das ist dieses Problem, es wird nicht hingeguckt, weil die also schon beim Hingucken sterben die schon an Rassismus, ja, die Leute anscheinend. Aber man muss hingucken, damit man solche Strukturen auch sieht. Die haben zum Beispiel auch einen türkischen YouTuber gezeigt, den ich mir auch nochmal näher angucken will. Der hat halt nur gehetzt. Der ist über die Armenien-Resolution und während des Putsches, der hat so gehetzt. Und der Typ ist online. Also den gibt es auf YouTube. Oder war es YouTube? Ich glaube schon. Oder es war Vimeo. Aber in einer Art und Weise, wenn wir sowas machen würden, wenn wir jetzt AfD-Fans wären oder so, extrem rechts außen, keine Ahnung, und würden so reden wie der Typ, über die Deutschen redet, über andere. Ach du Kacke. Ja. Also das war, ich muss mal gucken über Online-TV-Recorder oder so, ob ich da nochmal drankomme. Das war dann wirklich, da war ich baff. Da haben sie auch den Ausschnitt gezeigt mit diesem Anschlag oder diese Sachbeschädigung da in Gelsenkirchen von dem Gülen Jugendhaus, das wir damals im Stream gezeigt haben. Genau das gleiche Video mit dem Pokémon-Fan drauf, der fast von den Türken irgendwie zertrampelt worden wäre. Eieiei. Also da war ich auch ein bisschen baff, dass die so gnadenlos da rangegangen sind. Und die Leute haben halt auch reden lassen, auch wenn sie sich im Endeffekt da um ihre Sympathie geredet haben. Ich habe gerade anstatt emotional harm, habe ich emotional haram gelesen. Ja, Alter, emotional harm, ey, ohne Scheiß. Oh Gott, lol, was ist das? You can't spell Harambe without haram. Ja, das ist jedenfalls noch meine kleine Empfehlung zum Schluss. Dieses Video hier von dem Flugartitz-Kanal, das ist so eine Parodie auf die Rede von Emma Watson, diese HIV-Skirede. Fand ich sehr lustig, habe ich sehr drüber gelacht. Was? HIV-Skirede? Was? Die Heil-Skirede. Das ist für die Rechte von Wintersportlern, die sich ächzen. So. Genau. HIV-Skistiftung. So ist es. In diesem Sinne, schönen Abend und wir sehen uns vielleicht schneller wieder, als ihr denkt. Auf Wiedersehen. Und hier bis bei Paperwald24 reinschauen. Paperwald24. 2 Minuten.